Totgesagt wird die Oper regelmäßig. Immer wieder werden die mehr oder minder schlichten und pathetischen Handlungen, die übertriebene Affektiertheit der gesungenen Rede oder der museale Charakter der auf die Bühne gebrachten Welten verspottet. Gerade Richard Wagner mit seinen deutschtümelnden Stoffen zieht unverständiges Kopfschütteln auf sich. Und das auch von geneigten Geistern, die ihn nicht schon wegen seines Antisemitismus oder der politischen Vereinnahmung durch die Nazis für historischen Ballast halten. Aber Totgesagte leben länger. Die Oper findet immer wieder neue Fans in neuen Generationen. Und gerade Richard Wagners Opern werden viel gespielt und gut besucht. Das liegt natürlich an der Musik. Sie schlägt immer wieder neue Ohrenpaare in ihren Bann und fesselt sie. Und dann reicht manchmal ein einziger Akkord, um die Faszination wieder heraufzubeschwören. So erzählte es zumindest Thomas Mann von sich. Wie kann man als zeitgemäßes Musiktheater mit diesem Erbe umgehen? Wie geht der Wallfahrtsort der Wagner-Freundinnen und Freunde, die 4 Wochen im Jahr stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, mit diesem Erbe um? Hören Sie die lange Nacht der Bayreuther Festspiele von Jürgen König mit Musik aus dieser Saison. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Elias Canetti, den vor 30 Jahren gestorbenen Literaturnobelpreisträger, dessen Autobiografie zu den großen Zeugnissen des 20. Jahrhunderts gehört. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Jubel in Bayreuth, Standing Ovations und minutenlanger Applaus für Richard Wagners Tannhäuser, dirigiert von Nathalie Stützmann, inszeniert von Tobias Kratzer. Seit 2019 wird er gespielt, Tannhäuser ist Kult in Bayreuth. Willkommen zu einer langen Nacht der Bayreuther Festspiele in Bayreuth, wo sich auch in diesem Sommer wieder Wagnerianer und Nicht-Wagnerianer einfinden, leidenschaftlich diskutierend, aber letztlich doch in friedlicher Koexistenz. Ältere Herrschaften darunter, wie etwa diese Dame, die eine große Hoffnung nach Bayreuth geführt hat. Dass ich vielleicht heute endlich die große Liebe zu Wagner entdecke. Ich bin wahnsinnig neugierig, ich bin ein Spätentwickler, aber ich dachte, mit 80 kann man es ja nochmal versuchen. Aber ich muss sagen, ich war schon mit 10 Jahren einmal hier und ich glaube, das hat mich erstmal abgeschreckt. Sie waren mit 10 hier und jetzt mit 80 wieder, habe ich das richtig verstanden? Eine 70-jährige Pause? Nein, so ist es. Das wollte ich doch hören. Ja, nein, ich war dazwischen auch hier. Auch junge Leute sind da, die sich ausdrücklich als Wagnerianer bezeichnen. Luca Brenk zum Beispiel, geboren 2002. Ich bin eigentlich aus Bremerhaven, dort geboren, 18 Jahre lebte ich dort. Ja. Und ich habe eigentlich immer nur Beethoven gehört, vor allem. Viel Beethoven, bisschen Mozart ab und zu, aber eigentlich Beethoven. Ich habe dann meinen Musiklehrer damals gefragt, wie kann ich mich an Richard Wagner rantasten? Alle meinten, am besten überhaupt nicht. Mhm. Ganz furchtbarer Komponist. Ich sagte, aha. Hat sich aber nicht abgeschreckt. Überhaupt nicht, hat mich eher noch motivierter gemacht, mal wirklich hinzuhören. Habe ich mir auf Spotify den Lohengrin angehört. Ganz klassisch. Und So steht es in meiner Autorenbiografie, Zitat, mit dem ersten A-Dur des Lohengrin Wagnerianer. Ich war sofort begeistert von dieser Komposition, von dieser Musik, von dieser Art der Oper, die ja das Gesamtkunstwerk durchaus was Neues war. Ja. Ich kannte Wagner vorher nicht. Dann habe ich mich sofort mal nach Karten umgeguckt für Bayreuth, gleich am besten zur Quelle fahren, habe zufällig Meistersinger und Holländer bekommen, 2021, bin hergefahren. Das war noch die Barry Kosky-Inszenierung letztes Jahr. Genau, ne? Richtig. Mhm. Sehr interessante Inszenierung, muss man sagen. Großartige Inszenierung. Und auch der Lohengrin, der Holländer, natürlich hochinteressant. Ich erinnere mich noch wirklich gut daran, das Gefühl, die Streicher im Holländer und das Holländer-Motiv in den Blechbläsern. Ein Gefühl, einmalig in diesem Haus. Ich habe Holländer auch schon anderswo gehört, aber hier spürt der ganze Körper die Musik. Faszinierend. Also ich war einmal in Bayreuth, so eine kleine Stadttour gemacht natürlich, war sofort begeistert, habe mich an der Uni eingeschrieben. Ich wusste nur, Bremerhaven, ich wollte erstmal weit weg, wie es ja meistens für Leute nach dem Abi ist. Auf gesunde Distanz. Genau, richtig. Ja, das ist auch gut. Und es war auch sehr gut, denn ich wurde sofort an der Uni genommen, habe mich genau für Geschichte, den Bachelor eingeschrieben. Mhm. Ging recht zügig alles innerhalb weniger Monate im Jahr 2021. Als ich dann hier war, bin ich Mitglied geworden im Wagnerverband Bayreuth. Natürlich weniger aufregend im Ganzen. Er ist trotz vieler Mitglieder praktisch tot, muss man sagen. Wir haben jetzt einen Vorstandswechsel. Vielleicht kommt ein bisschen Schwung mit rein. Das ist die Hoffnung. Der Verein selber brachte mir weniger, bis auf die Leute, die ich dort kennengelernt habe. Unter anderem muss ich hier namentlich erwähnen Frau Rossi Fein, die mich in die ganze Wagner-Welt in Bayreuth eingeführt hat und auch immer noch tut. Vor allem nämlich in das Wagner-Zimmer, Wagners erster Wohnort im Hotel Fantasie. Liegt er den Sommer 72 mit Frau, Kind etc. Und die Wohnung ist nämlich noch erhalten. Und dort bin ich hingegangen, habe mir es angeguckt, habe auf dem Klavier dort gespielt und hat der Besitzer Adrian Indlekofer gleich gesagt, Herr Brenk, Sie sind unser Hauspianist. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ging sehr schnell, ich sage es immer wieder. Was haben Sie da gespielt? Das Finale der Götterdämmerung, tatsächlich. Also das finde ich einen guten Einstieg. Weil er dort die Orchesterskizze vollendet hat in diesen Zimmern. Ja. Genau in dem Ort, wo das Klavier steht. Nicht das originale Klavier leider, aber authentisch, sage ich. Und hatten Sie da eine Gänsehaut in Wagners Zimmer? Götterdämmerung, Finale, das ist ja doch sehr bemerkenswert. Es war wirklich beeindruckend. Es ist ja das Besondere an authentischen Gedenkorten oder Erinnerungsorten. Das Festspielhaus Villa Wahnfried wurde natürlich bombardiert. Es sind keine Möbel mehr vorhanden groß. Das ist nämlich das Besondere am Wagner-Zimmer. Das Bett, Schrank, Nachttische, Kommode sind noch original. Da hatte der Meister seine Hand drauf und er schlief im Bett. Der originale Boden, der wurde bei Restaurierungsarbeiten gefunden. Und deswegen ein authentischer Ort und dennoch noch die authentische Musik dazu. Das ist ein großes Gefühl. Gefühl zu meiner Geschichte erstmal hier in Bayreuth. Der 22-jährige Luca Brenk, Mitglied nicht nur des Richard-Wagner-Verbandes Bayreuth, sondern auch bei den Jungen Freunden, eine Art Jugendorganisation innerhalb der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Gegründet von Wagner-Enthusiasten hat sie seit 1949 insgesamt rund 140 Millionen Euro gesammelt und gespendet. Und wo wir gerade bei Wagner-Enthusiasten sind, noch ein Wort in eigener Sache vorneweg. Diese lange Nacht wird in gar nichts repräsentativ sein. Sie versammelt nur Eindrücke aus dem Festspielsommer 2024. Die meisten Gespräche dazu wurden in der Generalprobenwoche geführt. Und mit wem ich sprechen konnte und mit wem eben auch nicht, das lag oft genug an den Zufällen und Launen von Probenplan und Terminkalender. Wer also zum Beispiel manche Sängerinnen und Sänger besonders verehrt und sie in dieser langen Nacht vermisst, die und den muss ich um Nachsicht bitten. Allein niemand wurde ausgeschlossen und allen, die sich Zeit nehmen konnten und sie sich auch großzügig nahmen, bin ich sehr dankbar. Von Vom Balkon des Festspielhauses rufen die Blechbläser des Festspielorchesters mit einem Tannhäuser-Motiv in den Saal. In der Inszenierung von Tobias Kratze hat der Bayreuther Tannhäuser Kultstatus. Manche Besucher kommen allein deswegen immer wieder auf den grünen Hügel von Bayreuth. Ich freue mich sehr auf Kratzers Tannhäuser. Großartig. Morgen ist das dritte Mal. Warum? Weil ich finde, die Inszenierung ist einleuchtend, sie ist fröhlich, sie ist heiter, sie transportiert das, was der Text auch haben will, die Geschichte haben will. Und dennoch darüber hinaus diese Videogeschichte, dieses Roadmovie. Ich bin begeistert, ich freue mich. Frei im Wollen, frei im Tun, frei im Genießen. Ein Satz Richard Wagners. Er steht sozusagen als Motto und auch ganz wörtlich über dem Festspielhaus. Der Bayreuther Tannhäuser-Inszenierung von Tobias Kratzer. Tannhäuser als Roadmovie. Wir sehen vier Menschen im Citroën-Kleinbus. Sie fahren durch den Thüringer Wald zu den Klängen der Ouvertüre. Tannhäuser, Venus, Oskar Mazerat aus der Blechtrommel, gespielt von Manny Laudenbach, und der britisch-nigerianische Drag-Artist Le Gâteau Chocolat. Sie fahren der Revolution entgegen, nicht der sexuellen, die Zeiten sind längst vorbei, sondern es geht, getreu dem Revoluzzer Richard Wagner, um die Umwandlung, das Umkrempeln der Gesellschaft durch Kunst. Herr Kratzer, wie sind Sie auf diese Idee gekommen zu diesem Tannhäuser? Beim Laufen durch den deutschen Wald? Nö, also eigentlich relativ naheliegend, wenn man einfach Wagner genau liest und sieht, dass sozusagen neben dem künstlerischen Werkkorpus auch ein extrem umfangreicher, bei Weitem nicht so ausführlich rezipierter Korpus von theoretischen Schriften besteht, die in der gleichen Zeit entstanden. Also die Revolutionsphase 48, 49. Genau, und Wagner, also in einem Zitat der absoluten Selbstverkennung, finde ich immer, hat sich ja selber mal bezeichnet, eigentlich gar nicht primär als Komponist, sondern als Philosoph. Ich sage immer, er ist eher ein schlechter Philosoph vermutlich und ein deutlich besserer Komponist. Ganz aber gleichzeitig hat er auch unglaublich viele sogenannte Revolutionsschriften hinterlassen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist das bis in die Formulierung der einzelnen Metaphorik hinein sehr, sehr parallel eigentlich zu dem, was er zeitgleich mit Tannhäuser komponiert oder eben auch geschrieben, im Libretto geschrieben hat. Und insofern war dieser Kurzschluss, sage ich mal, vom Werk Tannhäuser auf die anarchische Phase des jungen Wagners gar nicht so weit hergeholt, wie das jetzt vielleicht in der Beschreibung der Inszenierung klingen mag. Sie siedeln Tannhäuser in so einer mythologischen Zwischenwelt an. Im zweiten Akt, beim Sängerkrieg, wird es dann Bayreuther Festspielgeschichte, denn wir erleben praktisch diesen Anarcho-Clown, der vor langem dem Opernbetrieb entsagt hat. Diese Phase ist vorbei, er will zurück und ausgerechnet in Bayreuth platzt er sozusagen in eine, für meine Augen, eine Wolfgang-Wagner-Inszenierung Mitte der 60er Jahre hinein, sehr historisch ausgelegt. Darauf kommen wir gleich noch. Der dritte Akt dann, die nackte Dystopie. Bis dahin ist es sehr, sehr lustig sogar. Es ist ein sehr witziger Tannhäuser. Im dritten ist es dann überhaupt nicht mehr lustig. Diese Inszenierung ist so unglaublich erfolgreich. Was glauben Sie, warum? Warum lieben die Leute ihren Tannhäuser? Warum ist es Kult? Ach, das müssen Sie die Leute fragen. Tatsächlich. Es ist natürlich irgendwie wunderschön, dass das jetzt im fünften Jahr immer noch so erfolgreich läuft, also ausverkauft. Aber es misst sich ja nicht an den Auslastungszahlen, sondern auch an dem, was man so als Resonanz bekommt. Wichtig ist der innere Beifall, wie Mozart das gesagt hat. Genau, oder also ich erzähle mal gerne, es gab im ersten Jahr tatsächlich einen Zuschauer, der mir ein kleines Gedichtbändlein veröffentlicht im Eigenverlag geschickt hat, in dem er tatsächlich Poeme basierend auf, inspiriert von, nicht Tannhäuser an sich, sondern von dieser Inszenierung gemacht hat. Und sowas rührt dann natürlich doch das harte Herz trotz des so viel Beifall gar nicht gewohnten Opernregisseurs, einen ja bekanntermaßen sehr umstrittenen Beruf, doch sehr. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet? Nein, also ich rechne nie, oder ich, wie soll ich sagen, die Rezeption einer Inszenierung ist eigentlich nicht antizipierbar. Also ich muss sagen, es gab in meiner Karriere Inszenierungen, von denen ich dachte, die werden jetzt absolut Rezeptionsgeschichte machen, nach denen sich niemand mehr groß umgedreht hat. Wenn das nicht der Hammer wird, dann weiß und dann ich auch Inszenierungen, nicht. Wo ich sehr, sehr nervös war vor der Premiere und wirklich nicht wusste, wie es wird und so. Und das ist nicht, man kann es nicht antizipieren nach noch so vielen Jahren Erfahrung. Ja, und es ist ja auch schön, sozusagen. Es bleibt ein großer Restbestand. Wie reagiert die Welt mit der Inszenierung? Wie reagiert die Inszenierung mit der Welt? Ja. Das ist dann doch nochmal eine spannende Frage. Ich habe versucht herauszufinden, ob es Proteste gab gegen diese Inszenierung. Denn Sie nehmen das Stück ja schon, sagen wir mal, ganz auch in die Mangel. Also das wird ja schon sehr viel mit dem Stück gemacht. Mhm. Will sagen, gab es auch Proteste? Dass Leute gesagt haben, Moment, so geht's noch gar nicht. Nee, also wenn dann hat sich der Protest zumindest nicht sehr lautstark artikuliert, wenn es diesen gab. Also mir wird schon berichtet, es gibt natürlich schon auch irgendwie hitzige Diskussionen zwischen ZuschauerInnen. An mich selber jetzt im Sinne eines Buhsturms oder so wurde nichts herangetragen. Es ist auch so, jetzt im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr gehen jetzt auch wirklich nur noch die Leute, die, man weiß ja schon, was einen erwartet. Also Klar. Wenn jemand sich jetzt daran ganz stoßen sollte, dann besucht man die Aufführung auch gar nicht. Aber ich muss auch sagen, es ist hier in Bayreuth ja ein extrem kundiges Publikum und ich glaube, was dann schon auch im ersten Jahr vielleicht Wagnerianer, die andere Regiesprachen gewohnt sind oder auch sozusagen mehr schätzen, so, dann glaube ich doch mitgenommen hat, ist, dass das Stück doch auf eine extreme Weise, ich sage den Terminus sehr ungern, aber doch auch werkgetreu ist, als es für all diese Schwierigkeiten, die diese Oper aufwirft, also was ist Erlösung, was ist Elisabeth, wie ist die Beziehung, wie hat man sich die Antinomie der beiden Welten vorzustellen zwischen Venusberg und Wartburg, also wirklich so die klassischen Nüsse, die einem so dieses Stück zu knacken gibt als Zuhörerin oder auch als Regisseurin, dass die Inszenierung doch eigentlich für jede, glaube ich, dieser Fragen eine in meinen Augen triftige, aber zumindest mal eine Antwort anbietet, in der man sich auseinandersetzen kann. Absolut. Was ich auch interessant und auch lustig finde, ist, was für eine lange Halbwertszeit diese Inszenierung sozusagen hat. Wenn ich noch denke, bei der Premiere 2019 hat Valerie Gergiev noch dirigiert. Da waren, wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe es erst im letzten Jahr gesehen, waren noch so kleine Scherze eingebaut. Es gibt ja immer so auch so aktuelle Bezüge in den Videos über Gergiev. Dann gab es den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Gergiev wurde zu einer, soll man sagen, unangenehmen Symbolfigur. Also das ging alles nicht mehr. Dann wurden so kleine Ukraine-Logos in die Videos eingeschmuggelt. Das ist schon enorm, inwieweit das fast wie so ein Tagebuch der letzten 5 Jahre, diese Inszenierung darstellt. Wir haben bewusst in der Inszenierung, es gibt eine Videoebene in der Inszenierung, wir haben bewusst 2 Stellen, eine in der Ouvertüre und eine dann im zweiten Akt, die jeweils aktuell auch mit Nachdrehs gefüllt werden kann. So. Also im ersten Jahr war da noch nicht Gergiev im Fadenkreuz gestanden, da war er ja noch im Graben. Im zweiten Jahr war das dann ein fast harmlos augenzwinkernder Scherz über sein permanent zu spät kommen im ersten Jahr. Und dann, wie Sie schon sagen, wurde eigentlich diese Personalie von den Zeitläuften eingeholt und man konnte sich jetzt auch gar nicht mehr humorvoll irgendwie mit dieser Person oder auch seiner Public-Persona auseinandersetzen, weil die politische Haltung, für die er steht, eigentlich auch nicht mehr ironisierbar ist oder gewesen wäre. Da haben wir dann sozusagen eine Solidaritätsadresse an die Ukraine mit der Dirigentin Oksana Lüniw verknüpft. Der zweite Akt, der Sängerkrieg, kommt historisch daher und man ist also ganz, damals meinte ich das wahrzunehmen, um mich herum, alle waren ganz plötzlich ganz erleichtert geradezu, so nach dem Motto, das hörte ich auch dann in der Pause danach, dass jemand sagte, dass man so etwas nochmal sieht, also wirklich mit historischen Kostümen, ein wie auch immer akribisch nachgebildetes Mittelalter. Und ich las in dem Programmheft von Ihnen den Satz, dass man eigentlich, das sei auch eine Erfahrung von Ihnen gewesen, eine historisch korrekte, psychologisch fundierte Handlung des Mittelalters gar nicht mehr auf die Bühne bringen könne. Das sei genauso, wie man seit Joyce und Nabokov, glaube ich, so ungefähr formulieren, sie kann man nicht mehr schreiben wie Fontane. Und wir haben jetzt solche Sichtweisen, auch durch das Regietheater, durch die Entwicklung auch unserer Augen, durch die Videotechnik natürlich. Da sind Momente erreicht worden, dass man das historisch, psychologisch korrekt, in Anführungsstrichen, gar nicht mehr machen kann. Ich finde, das ist sehr einleuchtend, finde es aber trotzdem irgendwie schade, wenn ich denke, wie ich als Kind im Theater saß und da in den schönsten Kostümen die schönsten Geschichten mir habe erzählen lassen und eintauchen konnte in diese Welten, wo ich heute immer gleich abstrahieren muss. Nö, das heißt ja nicht, dass man sozusagen auf Schauwerte verzichtet. Aber ich glaube trotzdem, das Regietheater, wie jede Kunstform, wenngleich es auch eine interpretierende Kunstform ist, hat natürlich ihre eigene Geschichtlichkeit. Und da Nabokov hätte sogar irgendwie sowas wie einen ästhetischen Stand der Debatte, hinter dem man auch nicht mehr zurückgehen kann. Das heißt ja gar nicht, dass alles immer komplizierter und komplizierter werden muss. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich schon ein Bewusstsein seiner Vorgänger und Vorgängerinnen bewahren sollte und das auch irgendwie mitreflektieren muss. Also deswegen ist das natürlich auch eine historische Welt in Anführungszeichen, die aber natürlich trotzdem auf das, was an dieser historischen Welt ja auch irgendwo im Stück drin ist, nämlich dieser Überschuss und dieser, ich sage mal, das Ornament oder die Sahne auf der Torte, das gehört ja auch zur Gattung dazu. Und ich glaube, das einfach immer nur wegzustreichen, ist sicherlich auch nicht die einzig wahre Lösung. Aber nochmal, Sie hatten auch anfangs schon Wolfgang Wagner erwähnt. Es ist jetzt auch gar nicht mein Ziel gewesen, da jetzt irgendwie eine Wolfgang Wagner Parodie oder Rekonstruktion oder so auf die Bühne zu bringen, sondern es ist tatsächlich eine Inszenierung, von der ich immer hoffe, dass sie durchaus, also das finde ich auch wichtig, dass man jetzt nicht parodistisch dieses Bedürfnis per se verurteilt, weil natürlich sozusagen dieses Bewusstsein oder dieses Bedürfnis, auch den Wunsch nach einer kohärenten Erzählung, das kennen wir ja alle, auch nach Joyce und Nabokov. Und gerade, also ich bin eher Nabokovianer als Joyceianer, gerade da wird ja quasi auch dieses Bedürfnis nach einer Narration, die auch in sich eine Geschlossenheit hat, bedient, aber trotzdem eben mit einem doppelten Boden versehen. Und das habe ich in dieser Inszenierung auch versucht eigentlich. Bei so viel Kunst und so viel Revolution im Programm sind diese ganzen Sachen von Wagner abgedruckt. Man liest es mit wachsendem Vergnügen, teilweise auch mit wachsendem Entsetzen. Mhm. Also dass er zum Beispiel sagt, erst nach dem Niederbrande von Paris könne man wirklich richtig Kunst machen. Das liest man, denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich ist ein Originalzitat. Das Operntheater soll ja immer Debatten hervorrufen, diskursfähig sein und so weiter. Gab es durch Ihre Inszenierung hier irgendeinen Diskurs, sei es in Bayreuth, in der Presse, den Sie ausgelöst hätten, zum Beispiel zum Verhältnis Kunst und Gesellschaft oder diese ästhetischen Fragen, über die wir gerade sprechen? Na, ich würde schon sagen, glaube ich, ein anhaltender Diskurs über den anarchistischen, über den revolutionären Wagner, weil das ist doch so hier in Bayreuth, wo er ja doch in seiner Spätphase schon ein arrivierter Künstler von Königen gefördert und irgendwie auch seinen eigenen Genüssen nicht abhold angekommen war, da ist diese Frühphase doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, dass diese Inszenierung einen frühen Wagner gegen einen späten antreten lässt, also auch Tannhäuser ist da ja so eine Art von vielleicht schon in die Zukunft projiziertes Selbstgespräch oder auch zwei Aspekte einer Person, die immer schon in ihm angelegt waren. Und ich glaube, das hat die Inszenierung schon nochmal sehr ins Bewusstsein gerufen. Das ist ja auch ein relativ wenig kanonisiertes Werk, nicht? Ist relativ, also relativ selten inszeniert worden, also anders als Lohengrin oder Tristan hier in Bayreuth. Also in Bayreuth ist es, glaube ich, das Werk mit der geringsten Anzahl an Neuinszenierungen gewesen. Ja. Wo ist Wagner noch relevant für Sie? Gute Frage, weil da muss man richtig mit so verschiedenen Sieben ran, weil es gibt eben viele Dinge, wo er nicht relevant ist und wo man sich auch irgendwie durchaus mit, ich sage jetzt ganz bewusst, auch mit Abscheu, nicht nur mit Kritik, sondern auch mit Abscheu abwenden muss. Ich habe aber eigentlich immer versucht, tatsächlich nicht nur in den Inszenierungen, diese dann doch auch im Laufe der Jahrzehnte ein wenig wohlfeil gewordene Kritik in meine Wagner-Interpretationen aufzunehmen, sondern zu gucken, wo gibt's Anschlusspunkte. Das ist so ein Begriff wie die Kunstutopie. Das ist natürlich irgendwie erstmal ein sehr hoher und sehr 19. Jahrhundert Begriff, aber natürlich, dass die Kunst sowas wie der Widerschein einer besseren Gesellschaft sein könnte oder auch sein müsste, wenn sie überhaupt Relevanz hat, das ist, glaube ich, in allen Jahrhunderten nicht nur zentraleuropäischen Kunstschaffens irgendwie relevant gewesen. Und ich glaube, da kann man schon andocken. Und auch als sozusagen Kritiker eines Turbokapitalismus, als Kritiker einer sozusagen sogar frühen Naturzerstörung, auch quasi einer, was man so generell früher immer mal die Entfremdung des Menschen genannt hat, ein Begriff, der ein bisschen aus der Mode kam. All das ist bei Wagner ganz massiv angelegt. Aber wie gesagt, das ist immer verknüpft auch mit Konzepten, dem Heil der deutschen Nationalstaatlichkeit, der Ausgrenzung. Sie selbst haben auch schon erwähnt, sozusagen diese Vernichtungsfantasien. Da macht er es einem nicht leicht, die interessanten, anschlussfähigen Punkte zu trennen von dem, mit dem sie bei ihm oft und auch fast immer einhergehen. Ich war heute in Bayreuth bei einem Bäcker und da fragte mich eine Bäckersfrau, warum ich denn hier sei. Ich sage, ich mache Interviews zu den Bayreuther Festspielen. Ah, Sie wollen den Mythos Bayreuth beleben, sagte sie im oberfränkischen Dialekt, den ich nicht wiedergeben kann. Gleichwohl fand ich das sehr interessant, dass ich bei dieser nun wirklich harmlosen Tätigkeit auf den mit dem Mythos Bayreuth, den scheint es noch zu geben. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Eigenart dieser fränkischen Stadt, dass natürlich sozusagen das ganz Profane, der Metzger, der Bäcker und das doch etwas Kleinstädtische, auch wenn das keine Kleinstadt ist, und dann gleichzeitig diese Weltbedeutung und diese Leuchtturmfunktion parallel nebeneinander existieren. Ich habe es auch schon mal mit einem Scheinriesen verglichen. Also ich glaube, je weiter man sich von Bayreuth wegbewegt, desto erhabener und hehrer mag einem dieser Ort auch erscheinen. Und auch das ist ja Wesen des Mythos. Wenn man dann vor Ort ist, ist es ja gerade für mich jetzt als Regisseur auch ein Arbeitsplatz. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesem doch Zeitgründung niemals mit einer Klimaanlage versehenen Gebäude doch schon noch so ein Genius Lotzi herumspukt. Bayreuth der Festspiele 2024, der Schluss des zweiten Aktes von Richard Wagners Tannhäuser, inszeniert von Tobias Kratzer, wir hörten unter anderem Klaus-Florian Vogt und Elisabeth Teige, Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele, die musikalische Leitung hatte Nathalie Stützmann. Dass eine Frau in Bayreuth dirigiert, das gibt es erst seit 3 Jahren, kaum zu glauben, aber wahr. Dafür sind in diesem Jahr die Dirigentinnen in der Überzahl. Neben der Französin Nathalie Stützmann dirigiert die Ukrainerin Oksana Liniw den Fliegenden Holländer und die Australierin Simone Young den Ring des Nibelungen. Simone Young, Sie waren in den 90er Jahren 2 Sommer lang Assistentin von Daniel Barenboim bei den Bayreuther Festspielen. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Was waren das für Festspiele damals? Ja, also das Besondere an Bayreuth ist selbstverständlich, dass man sich fast 2 Monate lang nur der Musik von einem Komponisten widmet. Es gibt eine ganz besondere Atmosphäre in der Stadt und überhaupt hier am Festspielhügel. Und damals war unter dem Wolfgang Wagner selbstverständlich für eine junge Australierin, die ihr Deutsch im Goethe-Institut gelernt hat, war das Oberfränkisch von Wolfgang schon eine Herausforderung. Aber das waren tolle Zeiten. Es waren super Sänger, die lebenslange Freunde auch geblieben sind. Ja. Ja. Seit 2008 leitet Katharina Wagner die Festspiele. Eine Öffnung hat es gegeben, eine Demokratisierung mit Public Viewing und Bayreuth im Kino, all solche Dinge. Ist das auch ein atmosphärischer Unterschied? Das ist schwer für mich zu beantworten, weil damals war ich kleine, jüngste Assistentin. Jetzt bin ich die Ringdirigentin. Das ist schon eine andere Position. Ich habe schon mit anderen Leuten zu tun. Ich habe Katharina Wagner selbstverständlich als junges Mädchen kennengelernt, damals Anfang der 90er Jahren. Es ist wunderbar. Es ist wirklich eine familiäre Atmosphäre hier. Es wird intensivsten gearbeitet. Und jede ist irgendwie das Renommee und die Traditionen des Hauses schon sehr bewusst. Sie sind die Ringdirigentin in Bayreuth. Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal mehr Dirigentinnen als Dirigenten. Ich wäre eigentlich gar nicht so sehr auf diese Geschlechterfrage gekommen. Nur Sie gelten immer so als Pionierin, was das angeht. Sie waren die erste Ringdirigentin, wenn ich es richtig weiß, in Wien, in Berlin, ich vermute in Hamburg auch, wo Sie Generalmusikdirektorin und Intendantin waren. Ist das jetzt endgültig vorbei, dass man sagt, Dirigieren ist eine Männerdomäne? Oh, ich würde es mir hoffen. Aber leider, das wird immer noch thematisiert. Und, ich habe immerhin die einleitenden Worte gemacht, dass ich es eigentlich nicht wollte. Aber alle reden drüber. Und man kann schon sagen, das ist ja selbstverständlich bemerkenswert, dass in diesem Festspiel es gibt 5 Dirigenten und 3 davon sind Frauen. Aber ich finde, gerade in unserer Zeit jetzt, wo man jede Definierung durch Geschlecht abkämpft in der Öffentlichkeit, dass es irgendwie immer noch okay ist, über weibliche Dirigenten zu reden. Ich bin Dirigent. Es ist vielleicht auf Englisch, da gibt es nicht dieses kleine Suffix in. Ja. Ne? Ich bin halt Dirigent, ich dirigiere Wagner, Punkt. Sie haben in vielen Interviews hervorgehoben, wie sehr Sie Wagner lieben. Ja. Immer wieder taucht das so auf, ich liebe Wagner. Warum? Ja, weil diese Musik, das sind Meisterwerke. Es sind selbstverständlich von vielen anderen Komponisten auch große Meisterwerke. Aber irgendwie in seinen Opern hat er große aktuellen Themen angesprochen, die aktuell bleiben. Vor allem im Ring. Die Themen sind Missbrauch von Macht, Betrug, Verkauf von Liebe für Macht. Das sind leider alle Themen, die heute noch sehr aktuell sind. Gewalt und immer wieder eine strahlende Liebesgeschichte kommt durch. Ist es gleichermaßen der Dichter wie der Philosoph, wie natürlich der Musiker Wagner? Ja, alle drei. Mhm. Und bei Wagner, dass er auch den Text selber geschrieben hat, selber gedichtet hat, fließen Text und Musik zusammen in eine ganz eigenartige Weg. Es ist auch, die Musik bleibt immer frisch. Der Wagner hat sehr gut verstanden, wie eine sinnliche Berührung seine Musik wirkt auch. Es gibt halt Momente, vor allem im Ring, aber im Tristan, in Lohengrin, Meistersingen, es gibt auch Momente, wo das wirklich einem wirklich körperlich trifft. Können Sie ein Beispiel geben, eines solchen Moments? Also eine, das immer mich überrascht in der Intensität, ist, wenn das letzte Thema kommt in den Violinen am Ende vom Schlussgesang von den Götter der Morgen. Es kommt diese Melodie in den Violinen, deren Schönheit immer überrascht. Aber auch in Rheingold der Anfang. Der Ring des Nibelungen, Wagners Opus Magnum, ein Bühnenfestspiel für 3 Tage und einen Vorabend. Es beginnt mit dem Rheingold in den Tiefen des Rheines. ...136 Takte in reinem S-Dur. In scheinbar unberührter Urnatur fließt der Rhein dahin. Doch die unberührte Urnatur gibt es längst nicht mehr, wie sich zeigen wird, an den 3 Hauptabenden die Walküre Siegfried Götterdämmerung. Deren letzte Szene wird wieder in den Tiefen des Rheins spielen, dort, wo alles begann. Es gibt viele solcher Naturschilderungen im Ring, Naturszenen, die der diesjährigen Bayreuther Ringdirigentin Simone Young besonders am Herzen liegen. Die Virtuosität von dem ersten Akt Siegfried, die Klänge der Natur im Wald und mit dem Waldvogel und das Vogelgesang, das durch das ganze Orchester läuft. Das sind einfach so fantastische Momente, dass einem immer richtig ergreifen. Sie haben das jetzt ja schon sehr oft einstudiert. Machen Sie immer noch neue Entdeckungen in den Partituren? Ja, immer wieder. Man ändert sich als Mensch. Und da ist auch der Einsicht zu den Figuren, zu dem melodischen Aufbau, zu den Strukturen, verändert sich durch ein Leben. Ich bin jetzt nicht die gleiche Person, die ich war vor fast 30 Jahren, als ich meine erste Siegfried dirigiert habe. Und das ist auch gut so. Es wäre langweilig, wenn es nicht so wäre. Und ich nehme das Studium sehr ernst. Also vor jeder Probe, vor jeder Vorstellung schaue ich mir sehr genau den Text nochmal durch, in Detail. Und immer wieder finde ich, ach, da könnte ich das vielleicht ein bisschen mehr verbinden. Oder ich muss dem Sänger sagen, diesen Konsonant noch ein bisschen mehr zu betonen oder so. Man findet immer wieder neue Details. Und dann hier ist der ganz spezielle Akustik. Und das bietet dann eine ganz andere Palette von möglichen Farben und das Hervortreten lassen von verschiedenen Elementen der musikalischen Palette. Sie nehmen mir die übernächste Frage schon vorweg. Ich wollte erst mal noch mal darauf kommen, Wagner hat ja für das Festspielhaus in Bayreuth das unsichtbare Orchester erfunden. Der Orchestergraben ist überdacht. Man sieht die Musiker nicht, sieht auch sie nicht. Ganz das Werk soll im Mittelpunkt stehen, so hat Wagner sich das gedacht. Wie empfinden Sie diesen legendären Graben? Ich liebe das. Ich finde es wunderbar, dass das Publikum uns nicht sieht und dass die Musik wirklich ein Teil des Dramas ist und dass man keine Trennung hat zwischen Orchester und Bühne, dass das alles in einem kommt. Es hat rein von der technischen Seite gewisse Wirkung. Das ist das einzige Haus, wo die Sänger stetig im Voraus sind, weil der Orchesterklang braucht mehr Zeit, aus diesem tiefen, großen Graben zu kommen. Und dann die Sänger, wenn sie mit dem Schlag singen, sind dann leicht vor dem Klang des Orchesters. Und das müssen Sie als Dirigent ausgleichen oder bedenken? Das müssen wir bearbeiten in den Proben. Es ist auch Wagner, ein Ring zu dirigieren und zu singen. In Wien ist anders als das Gleiche in Berlin zu machen, weil die Orchestergraben so sehr unterschiedlich sind. Und das ist hier dann die extremste Variante. Ja. Denn jetzt zur Akustik. Auch die Akustik gilt als legendär. Welche Klänge macht sie möglich? Frage ich mal so. Und wie lassen die sich erarbeiten? Also sie macht möglich ein viel kräftigerer und wuchtvoller Blechklang, als in den meisten Orchestergraben möglich wäre, ohne die Bühne zu überwältigen. Mhm. Also das heißt, man kann eine gewisse Tiefe in dem Blech spielen lassen, das man in einem normalen Orchestergraben nicht bedenken könnte. Es ist interessant, dass Bruckner die Blechstimmen seiner 5. Sinfonie völlig überarbeitet hat, nachdem er die Musik in diesem Graben gehört hat. Weil dann plötzlich für ihn war ein Kontrabass-Tuba eine natürliche Erweiterung von dem Blechklang, was er bis dahin noch nicht verwendet hat. Es gibt einen samtig weichen Streicherklang, das man auch manchmal bekämpfen muss, um eine klare Artikulation herzuholen. Weil der Samt so alles so in sich einschließt. Ja, und für den Musiker, es ist auch manchmal völlig überwältigend, diesen Klang, das hochrollt von zwei Etagen da unten. Ja, denn es ist ja in Stufen sozusagen. Es ist in Stufen und es ist gar nicht leicht für die Musiker. Die Celli zum Beispiel sind ganz breit auseinandergezogen, die Kontrabässen in zwei Gruppen, links, rechts aufgeteilt. Und es ist der einzige Graben, wo die ersten Violinen auf der rechten Seite sitzen und die zweiten links. Die Musik zum Ring ist ja in besonderem Maße szenische Musik, ist sozusagen zur Szene hin gedacht. Gibt es ein Spannungsverhältnis für Sie als Dirigent zwischen den szenischen Wirkungen, die ja immer da sind, aber auch zu dieser Klangopulenz, die ja Wagner auch mitkomponiert hat, also wo dann das Orchester seine Schätze ausbreitet? Ja, das ist selbstverständlich eine Frage, wenn man eine neue Produktion macht. Hier habe ich eine Übernahme von einem Ring, das schon 3 Jahre läuft. Und insofern gibt es gewisse Kompromisse, die ich eingehen muss, weil die verlangt werden von der Bühne. Andererseits, die Regie sagt, dass die Bühne profitiert von der Intensität, dass ich zu der Partitur bringe. Und also man ist auch als Dirigent am glücklichsten, wenn am Ende du spürst die Konzentration vom Publikum auf dem Gesamten. Dann ist es eine sehr dankbare Aufgabe. Mhm. Diesen Ring hat Valentin Schwarz inszeniert vor 3 Jahren. Sie sind eingesprungen sozusagen, weil Philipp Jordan nicht konnte aus terminlichen Gründen. Das ist ein Ring ohne alle Mythologie, der Rhein ohne Gold und ohne Ring, Wotan ohne Speer, Siegfried ohne Schwert. Ist das für Sie okay? Was heißt okay? Also ich finde, es ist absolut in Ordnung, dass man in einem Ort, wo das Publikum fast jedes Wort mitsingen kann, dass man versucht, die Werke auch völlig neu zu interpretieren. Jeder Regisseur hat einen gewissen Sichtpunkt und dem Valentin war es wichtig, das Ganze als einen tatsächlichen engen Familiendrama abspielen zu lassen. Was soll ich sagen? Ich bin aufgewachsen mit den Rings von Scherot und von Kupfer, die sehr den Über- oder Supernatural-Seite des Rings davon sehr geprägt waren. Und ich bin damit aufgewachsen. Aber es ist eine legitime Interpretation und es ändert nichts an der Musik. Sie sind ja mit dem Regietheater sozusagen schon auf Du und Du. In Hamburg haben Sie als Intendantin Klaus Guth den Ring anvertraut, haben Peter Konvitschny-Inszenierungen revitalisiert. Also Sie mögen Regietheater ja. Mein Eindruck ist, dass sich eine Entwicklung irgendwie jetzt herausgemendelt hat sozusagen, wo die Anfeindungen wieder größer werden, wo gewisse Dinge sich auch unendlich wiederholen. Also mir persönlich geht es so, dass ich, wenn ich Video auf der Bühne sehe, dann drehe ich leicht die Augen, weil ich denke, na mal sehen, wie es wird. Weil man es einfach schon so oft gesehen hat. Andererseits, wunderbares Beispiel hier der Tannhäuser, da fand ich es großartig von Tobias Kratze, die Inszenierung, weil es da einfach so originell und auch so bezwingend ist, dass man sagt, ja, das muss sein. Und zwar, weil es ganz viele Aspekte dieser Geschichte erzählt, die man ohne das nicht erzählen könnte. Wie geht es Ihnen mit diesem generellen Weg des Regietheaters, sich oft jedenfalls immer weiter von den originalen Geschichten auch zu entfernen? Ja, das ist eine sehr breit umfassende Frage. Einerseits selbstverständlich Beleuchtungsbildner, Bühnenbildner, Regisseuren. Die neueste Technik ist sehr verführend. Ne? Und die Fortschritte im Videotechnik zum Beispiel über die letzten 10, 20 Jahre sind enorm. Ja, ich finde, solange man sich immer verbindet mit dem Text und von meiner Seite selbstverständlich als Musikerin, Dirigentin halte ich mich für die letzte quasi Verteidigerin des Komponisten. Das heißt aber lange nicht, dass wenn er sagt, das Schwert steckt in den Baum, dass ein Schwert unbedingt in den Baum stecken muss. Da kann man das auf vielen verschiedenen Ebenen interpretieren. Die Bühne entwickelt sich weiter und man kann das nicht aufhalten. Die Opernhäuser sind keine Museen. Mhm. Aber es gibt immer noch einen Platz für Werke, wo die Geschichte erzählt wird und Werke, wo die Geschichte kommentiert wird. Es ist immer dann wieder die Frage, wo halte ich die Balance? Mhm. Sie haben das eingangs schon angedeutet, diese 2 Monate, die man hier zusammen hockt, auch aufeinander hockt. Mhm. Die Probenbedingungen sind oft auch anstrengend, in nicht klimatisierten Räumen zum Beispiel für die Sänger. Frau Nieland hat uns das erzählt. Ja. Das ist also nicht nur die nackte Opulenz, die hier obwaltet. Überhaupt nicht. Ganz, ganz weit entfernt davon, ja. Gleichwohl. Wie haben Sie diese Festspiele bisher erlebt? Wie ist das hier? Es ist was ganz Besonderes, dieses Treffen zu Wagner. Wenn ich um mein Orchester herumschaue, und da ist ein Kollege, den ich kenne seit 30 Jahren aus Köln, und da sind Leute, die ich aus München kenne, oder aus Wien, oder aus Paris, oder aus Dresden, Berlin. Und da sind manche, die ich gar nicht kenne. Das Gleiche mit den Sängern. Mit dem Klaus habe ich viel gemacht, nur halt Siegfried noch nicht. Mit der Foster habe ich einen Ring in Hamburg gemacht. Also man trifft sich alle hier und macht es zusammen. Gibt es Rituale in Bayreuth? Boah, das ist schwer zu sagen. Also die Rituale sind eher für das Publikum. Also das Essen von Bratwurst und Brötchen in der Pause in feinstem Abendkleid, das habe ich immer ganz lustig gefunden. Man hat das Gefühl, man ist in einem sehr besonderen Platz. Und ich als Australierin von der anderen Seite der Welt, wo meine erste Wagner-Begegnungen waren von Schallplatten und Rundfunkübertragungen, es bedeutet vielleicht doch noch mehr für mich, hier zu sein. Ich bin seit 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, bin ich jetzt eine Wagner-Dirigentin und ich fühle mich wohl hier. Es schließt sich irgendwie auch ganz rund einen Kreis jetzt. Ja, ich fühle mich wohl. Simone Young, die diesjährige Dirigentin von Richard Wagners Ring des Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen. Die Inszenierung dieses Rings hatte 2022 Premiere. Regisseur Valentin Schwarz musste wahre Buhstürme hinnehmen. Ein Gespräch mit ihm gibt es in dieser langen Nacht auch noch. In Bayreuth hat der Richard-Wagner-Verband international seinen Sitz. Ein internationaler Dachverband ist das von insgesamt 135 Wagner-Vereinen mit insgesamt rund 22.000 Mitgliedern. Die Musikwissenschaftlerin Elfi Fomberg hat 522 dieser Wagner-Verehrerinnen und Wagner-Verehrer interviewt, hat daraus ihre Promotion gemacht und die ist 2018 als Buch erschienen unter dem Titel Wagner-Vereine und Wagnerianer heute. Für diese Arbeit ist Elfi Fomberg unter anderem nach Japan gefahren, nach Israel, nach Neuseeland, nach San Francisco und New York. Wie kann es sein, Frau Fomberg, dass Menschen auf der ganzen Welt sich derartig für das Werk Richard Wagners begeistern und auch engagieren? Ja, es wird ja immer vom Mythos Bayreuth gesprochen und in diesen Mythos ist eben ein ganzes Paket von Narrativen eingeschrieben. Wir haben einmal das Gesamtkunstwerk Richard Wagners mit seiner Musik, seine Gedanken zu Reformen des künstlerischen Betriebes, politische Weltanschauung, sein gesamter Kosmos rund um die Bühnenwerke. Dann die Person Richard Wagners selbst, also er war ja ebenfalls schon zu Lebzeiten eine sehr schillernde Figur. Mhm. Und dann natürlich Bayreuth als ganz besonderer Ort, bewusst abseits der Metropolen und ja, das alles zusammen konserviert Geschichte und Tradition und das macht es eben damit für bestimmte Zielgruppen sehr reizvoll. Und dieser Mythos Bayreuth wurde eben lange Zeit auch vor allem von den Vereinen mit drauf aufrechterhalten. Ja. Wer tritt denn diesen Wagner-Vereinen bei? Lässt sich das irgendwie typisieren? Grundsätzlich sind in den Wagner-Vereinen natürlich Menschen, die entweder schon sehr viel Wissen haben und sich darüber mit anderen austauschen oder vernetzen möchten oder aber über die Wagner-Welt mehr erfahren möchten. Und früher noch mehr als heute gibt es auch die Mitglieder, die Karten für Bayreuth haben möchten. Grundsätzlich ist schon immer wieder ein Punkt, der Dreh- und Angelpunkt, die Kennerschaft, die sich da ganz unterschiedlich auch manifestiert. Also zum Beispiel habe ich oftmals bei meinen Studien vor Ort, ich sage mal, sehr spezielle Wagner-Tagebücher gesehen, also Aufzeichnungen über die persönlichen Wagner-Erlebnisse. Also da hat mir zum Beispiel eine Japanerin direkt zu Beginn 11 Seiten mit Excel-Tabellen vorgelegt, mit 230 Wagner-Erlebnissen gelistet, quer über den Globus. Und sie hatte ganz fein säuberlich in jede Spalte eingetragen, welche Solistinnen sie gesehen hat, welche Dirigenten, an welchen Opernhäusern und so weiter. Wie unterschiedlich wird denn Wagners Musik empfunden in, sagen wir, Deutschland, USA, Japan? Also es geht in den USA und in Deutschland für die Mitglieder viel mehr um Erlebniskonsum und eine Art sozialen Treffpunkt. Also man besucht gemeinsam Inszenierungen, teilweise, wie gerade eben die Japanerin, die ich getroffen habe, reist man dafür gemeinsam sehr weit um die ganze Welt. Ja, in den USA hat meine Studie auch gezeigt, dass die Gemeinschaft sehr stark über den Personenkult zu Richard Wagner hergestellt wird. Da war es ganz oft in den Interviews so, dass diese spezielle Künstlerverehrung, dass damit auch die Hoffnung verknüpft war, selber am Genius Richard Wagner irgendwie zu partizipieren und für die eigene Persönlichkeit so eine Art Statusgewinn zu erreichen. Also die Mitglieder sprechen dann immer auch davon, dass man mit dieser intensiven Beschäftigung ein gewisses Level erreichen möchte. Japanische Wagnerianer seien speziell anders, schreiben sie. Inwiefern? Gerade in Japan hatte ich sehr viele, ja, sehr intime Momente auch bei den Interviews. Also da gab es zum Beispiel ein Mitglied, wir haben ganz lange gesprochen und ganz am Ende sagte die Person dann, wissen Sie, ohne Wagner hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Ich war in einer Krise, ich wusste keinen Ausweg mehr und dann hörte ich Wagners Musik und ich entschloss mich weiterzuleben und jetzt bin ich eben im Verein, um mich hier mit anderen auszutauschen. Oder ein anderes Mitglied hat sich zum Beispiel an den Atombombenabwurf über Hiroshima erinnert. Seine Jugend änderte sich auf einen Schlag, der Vater stirbt und er selbst wird im letzten Moment aus der Stadt gebraucht. Und was ihm hilft in dieser schweren Zeit, schon als Kind, war die Musik Wagners. Davon habe ich sehr viele Geschichten gehört, wo wirklich Wagner oder auch der Wagner-Verein dann als eine Art, ja, Rettungsanker, Selbsthilfegruppe wahrgenommen wird und damit in der eigenen Biografie eine sehr wichtige Rolle übernimmt. Kann es auch sein, dass Gefühle zu zeigen in Asien ja eigentlich nicht verbreitet ist? Ich will nicht sagen verpönt ist, aber man hält sich damit sehr zurück. Und jetzt Wagner zu hören, wo es ja sehr um Gefühle auch geht, kann es sein, dass das geradezu aufbricht? Ja, ganz genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Da haben ganz viele berichtet, naja, also wenn man gefragt wird, sollte man am besten sagen, Beethoven oder Mozart ist der Lieblingskomponist. Aber Wagner zu sagen, das deutet auf eine gewisse Persönlichkeit hin, die vielleicht aufbrausend sein könnte. Und deswegen scheut man sich davor, sich als Wagnerianer oder als Wagner-Fan in Japan überhaupt zu bezeichnen. Und ich sehe auch einen Grund darin, ja, dass wir da mit einer Gesellschaft zu tun haben, die eben Gefühle nicht öffentlich zeigt und man sich deswegen davor scheut. Und die, die dann Mitglieder sind, die brauchen natürlich dann auch erst recht diese Gruppe und das Kollektiv so als schützenden Rahmen. Sie schreiben, Sie hätten bei Ihrer Studie festgestellt, dass fast alle Wagnerianer Gegner des Regietheaters seien. Das heißt, seit den Protesten gegen die ersten Bayreuther Nachkriegsinszenierungen, sagen wir eines Wieland Wagners, hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert? Nee, das scheint tatsächlich über Jahrzehnte gleich geblieben. Es gab ja auch damals Riesenproteste beim Schiroring und der wurde in meiner Befragung aber jetzt immer wieder als Musterring angeführt. Ja. Also man sagt ja auch, der Skandal von heute wird der Kult von morgen und das hat sich so scheinbar gehalten. Mit welchen Begründungen wird dieses Regietheater oder die einzelnen Versuche, ein Stück, sagen wir mal, gegen den Strich zu inszenieren, mit welchen Argumenten wird da? Na, da sehnt man sich wirklich nach arthistorischer Kostümierung à la Brünnhilde braucht dieses Helmchen mit den zwei Flügelchen drauf. Man möchte es dann traditionell haben. Und diese Übertragung in die Jetztzeit wird immer als zu modern bezeichnet. Worin wird denn vor allem die Relevanz Wagners gesehen? In ihrem Ewigkeitswert auch? Ja, und das ist das Interessante daran, dass man auf der Bühne nichts Modernes sehen möchte. Aber dann wird auf der anderen Seite inhaltlich oftmals doch angeführt, ja, die parabelhafte Erzählung des Rings rund um Macht, Kapital, Unterdrückung, Erlösung, das sind alles dann ja ganz aktuelle Themen. Worin ist für Sie persönlich Wagner noch relevant im 21. Jahrhundert? Ja, das ist genau das. Es sind nach wie vor die großen Themen des Lebens, die hier verhandelt werden, verpackt in wahnsinnig tolle Musik. Und da war Wagner ja teilweise auch fast schon prophetisch unterwegs. Wenn der Rhein am Ende der Götterdämmerung über die Ufer tritt und die geschändete Natur erobert sich ihren Raum wieder. Ja, oder der Mensch, der an der Welt verzweifelt, wie der Holländer. Also das sind alles Themen, die sich ja auch aktuell problemlos auf die globalen gesellschaftlichen Probleme anwenden lassen und damit nichts an Relevanz verloren haben. Haben Sie eine Lieblingsstelle in den Opern, den Bühnenwerken? Da gibt es so viele und die sind bei mir dann auch immer stimmungsabhängig. Mhm. Jetzt gerade im Moment würde ich dann wahrscheinlich sagen, der Liebestod. Isoldes Liebestod aus Tristan und Isolde wird uns noch ausführlich beschäftigen im Gespräch mit der Isolde der diesjährigen Bayreuther Festspiele, eine Neuinszenierung von Torleifur Örn Arnason mit Semjon Byschkow am Pult des Festspielorchesters. Hier hören wir sie, Camilla Nilund. Thank you. Wieder rufen die Blechbläser vom Balkon des Festspielhauses in den Saal, diesmal zum Siegfried, dem zweiten Tag des Bühnenfestspiels »Der Ring des Nibelungen« von Richard Wagner. Die Ring-Tetralogie wird uns ausführlich beschäftigen, zum Beispiel in einem langen Gespräch mit dem Regisseur Valentin Schwarz. Willkommen zur langen Nacht der Bayreuther Festspiele. Wir gehen auch Wagners Festspielidee nach. Wir treffen den fliegenden Holländer für Kinder sowie Festspielbesucher, die aus den unterschiedlichsten Gründen nach Bayreuth kommen, die echte Wagnerianer sind oder eben auch nicht. Ach, ich liebe schöne Kleider, lange schöne Kleider. Wo sieht man das heutzutage noch? Nur in Bayreuth zur Premiere. Und die Herren im Smoking machen auch ein gutes Bild, gell? Einige, ja, vor allem mein Nachbar, ja. Ich habe wirklich sehr gehofft, dass es nicht so heiß wird diesmal, wie es früher gewesen ist. Und ich bin so froh, genau das ist eingetreten. Es ist ein angenehmer Sommertag und ich freue mich auf die Premiere. Und Ihre Frau sagte eben, Sie seien ja ein Spezialist eher für die Kammermusik. Also zum Wagnerianer sind Sie noch nicht geworden. Nee. Nee, aber einmal im Jahr ist okay. Oksana Liniw dirigiert im Festspielhaus den Fliegenden Holländer. Und eben diese frühe Wagner-Oper gibt es in diesem Jahr in Bayreuth in zwei Fassungen. Wagner für Kinder. Diese Reihe hat Festspielleiterin Katharina Wagner schon 2009 ins Leben gerufen. Im letzten Jahr war es der Parsifal für Kinder. In diesem Jahr gibt's den Fliegenden Holländer. Und den verkörpert Michael Kupfer-Radetzky. Der fliegende Holländer, der bis in alle Ewigkeit dazu verdammt ist, auf einem Geisterschiff über die Ozeane zu segeln, ohne an Land zu gehen. Nur einmal alle 7 Jahre darf er das, um dieses Schicksal loszuwerden, um die Erlösung zu finden, nämlich dadurch, dass er eine Frau findet, die ihm treu ist bis zum Tod. Das ist eine Geschichte, wie man sie eigentlich in Märchen und Sagenbüchern auch der Kinder finden kann. Ist ja auch eine Sage. Aber wenn man dann doch die Wagner-Oper im Kopf hat, so ging es mir, dachte ich, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wie erzählt man den fliegenden Holländer für Kinder? Ach, ich denke, theoretisch könnte man Kindern, wenn man sich so die alten Grimms-Märchen, die Originalen anschaut und durchliest, sind die ja auch sehr, heute würde man sagen, brutal oder nicht kindgerecht. Von dem her braucht man da nicht so viel Abstriche machen, aber trotzdem diese psychologischen Kämpfe, die man so in sich trägt als Charakter, gerade im Holländer, die Wagner sehr durch die Musik nach außen schält, das ist natürlich in einer kurzen Fassung nicht so möglich. Wir spielen 1 Stunde ungefähr. Da muss man dann schon versuchen, einen Handlungsstrang zu finden, den die Kinder immer noch nachvollziehen können, der aber trotzdem irgendwie in der Linie des eigentlichen Stückes von Richard Wagner bleibt. Mhm. Und das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Herausforderung, die da auch Katharina Wagner den Studenten stellt, das eben kindgerecht, aber trotzdem mit der Linie von Richard Wagner umzusetzen oder da Konzepte zu erarbeiten. Und das finde ich auf einem sehr schönen, hohen Niveau sehr gut immer umgesetzt. Es ist jetzt ja das zweite Mal, dass ich dabei sein darf. Und ich finde die Ansätze immer sehr, sehr schön. Wie gehen Sie mit diesem Erlösungsthema um? Das ist ja schwer, kindgerecht irgendwie zu bearbeiten. Also dieses Erlösungsprinzip haben wir ein bisschen runtergebrochen auf einfach Glück finden. Glück als Form der Erlösung und hier halt ein partnerschaftliches, ein Lebensglück zu finden, dass man eben nicht mehr alleine sein muss. Unser Holländer hier hat einen Gefährten, weil er nicht alleine sein kann. Man erinnert sich ja vielleicht an diesen Film Castaway, wo der Hauptcharakter diesen Basketball Wilson hatte. Hier gibt es etwas Ähnliches und diesen Begleiter, der wird dann nicht mehr gebraucht am Schluss und dieses Glück wird dann gefunden. Studierende der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin sowie der Theaterakademie August Everding in München haben die Aufführung erarbeitet, zusammen mit dem österreichischen Dirigenten Aziz Sadikovic, der rundum begeistert ist. Das Original dauert rund 2,5 Stunden. Das ist wunderbar dramatische Musik. Wir denken an das Stürmische Meer, die Seemannschöre, die Ballade Sentas. Wie sind Sie durch die Partitur gegangen? Also zunächst mal muss man sagen, dass die Fassung selbst von Frau Katharina Wagner zusammengestellt worden ist, so wie jedes Jahr auch. Mhm. Wir haben ein Orchester, das Brandenburgische Staatsorchester, das spielt das jetzt schon seit Jahren in 36 Mann-Frau-Klangkörper und das gehört natürlich arrangiert und der Herr Marco Strahlek macht das auch jedes Jahr bravourös. Man merkt es klanglich kaum, man ist in dieser Probebühne-Atmosphäre direkt überwältigt vom Sound und vom Klang. Also man lässt hier nichts vermissen und diese Fassungen sind auch dramaturgisch, musikalisch klug gestaltet und dadurch lassen sich immer wieder in der Mitte sinnvolle Dialoge ergeben, die wiederum entweder eine Arie bekräftigen oder sie vorbereiten. Sie spielen auf der Probebühne 4 der Bayreuther Festspiele. Ist das eine Guckkastenbühne oder eine Rundbühne? Wie ist das? Auch das ist variabel jedes Jahr. Das, was mich so fasziniert, ich bin ja schon 6 Jahre dabei, dirigiere ganz, ganz viel symphonische Konzerte, aber auch Oper und komme dann immer wieder zurück nach Bayreuth und mache die Kinderoper und denke mir, also dieser ganze Aufwand, dieses hochprofessionelle Arbeiten, sei es im Bühnenbild, die Herstellung, die Kostüme, die von Kindern, Schulkindern gemalt werden und auch konzipiert werden, da ist so vieles ein Teil dieser Produktion. Da werden einfach Qualitäten wachgerüttelt, die man sonst so nicht hat. Bühnenbild riesig, ausgefallen, überlegt, Kostüme extra geschneidert. Wir haben Maskenbildnerinnen, die hier noch im Studium stehen und trotzdem schon die professionelle Anwendung an diesen hochqualitativen SängerInnen anwenden können. Also Lehrerfahrung, wir haben alles gebündelt. Und somit ist diese Kinderoper für mich sinnbildlich die Ultimo Ratio dieser Bayreuther Festspiele. Wie viele Plätze hat die Probebühne 4? Naja, es ist konzipiert und zugelassen ist es für 199 Kinder. Das klingt jetzt nach Komma, aber. Natürlich müssen wir uns daran halten. Und das tun Sie selbstverständlich auch. Sie halten sich auch. Wir müssen natürlich die Sicherheitsvorkehrungen alle bewahren. Das ist natürlich auch sehr eng dann drinnen. Aber was entsteht dadurch? Wir spielen mit dem Orchester hinter dem Bühnenbild und spielen das Ganze, also musikalisch, Sängerinnen sprechen die Kinder direkt an, also frontal. Ja. Wir sind nur nicht zu sehen. Also kein Orchestergraben, keine Trennung, keine Barriere, nicht. Da gibt es das Bühnenbild und dahinter sitzt das Orchester mit meinem Dirigat und wir werden über Monitore Kontakt haben nach vorne. Und dadurch entsteht eine unglaubliche intime Atmosphäre, weil es ja sehr nah dran ist. Das heißt, die Sängerinnen und Sänger sind zumeist nur eine Fußspitze von den ersten Kinderreihen entfernt. Und das macht es ja wieder zum Erlebnis. Also wir sind so knapp einen Meter, bisschen mehr wie einen Meter von der ersten Reihe weg. Also sehr direkt an den Kindern dran. Was es einerseits sehr interessant für die Kinder macht, weil sie quasi ein Teil auch des Stückes und der Geschichte werden. Für uns dann aber auch schwierig, immer die Distanz zu wahren, weil man ist ja etwas, was man darstellt und das soll ja nicht unbedingt unmittelbar in das Jetzt der Kinder gehen. Ich glaube, der zweite größere Punkt ist, wo ich immer so ein bisschen Gedanken hatte, war, Wir singen ja da schon auch die heftigen Sachen aus dem Stück, auch die lauten. Und die Kinder werden damit natürlich auch direkt konfrontiert. Und da werden wir dann mal schauen, das war beim Lohengrin vor 2 Jahren schon sehr spannend. Da saßen dann natürlich die ein oder andere Vorstellung Kinder mit zugehaltenen Ohren da, weil es ihnen auch zu laut war. Aber trotzdem dieses Unmittelbare, man ist in einem Raum, man ist zusammen. An 1, 2 Stellen werden die Kinder auch mit eingebunden. Das ist schon sehr spannend und natürlich eine größere Herausforderung als in einem, in Anführungszeichen, normalen Opernhaus, wo man ja immer den Graben zwischen der Bühne und der ersten Reihe hat. Sind Kinder ein gutes Opernpublikum? Es sind vor allem ein dankbares. Und wie man dann auch immer so gerne sagt, ein furchtbar ehrliches. Also wenn denen was nicht gefällt, dann sitzen sie halt gelangweilt in auf ihrem Sitz oder gähnen oder fangen an, sich zu unterhalten. Ja. Das merkt man dann natürlich, weil man ja auch so nah dran ist. Man sieht das ja auch alles. Von dem her ist das schon auch eine Herausforderung, die Kinder für eine Stunde zu bannen. Das geht dann natürlich vom Regie-Team, die dann mit Optik und Aktionen arbeiten müssen. Aber auch wir mit unserer Konzentration als DarstellerInnen, die Kinder zu fesseln, zu fangen und eben dabei zu behalten. Das ist eine Riesenherausforderung. Deswegen sind eigentlich Kinderopern im Speziellen sehr, sehr schwer, weil ja dann noch dieser andere Punkt, klassische Musik, Orchester, ungewohnte Klänge und Emotionen, die vielleicht auch bei Kindern ausgelöst werden durch die Musik. Mhm. Das ist dann so eher eine Gesamtherausforderung. Die Kritikerin Maria Ossowski war vom Fliegenden Holländer für Kinder geradezu enthusiasmiert. Der Fliegende Holländer für Kinder ist ein Träumchen. Das sind 199 Kinder, die im Ostflügel des Festspielhauses in der Probebühne 4 auf Treppchen sitzen. Und dann kommt der Fliegende Holländer und der hat so einen kleinen Papagei auf der Schulter, so einen Stoffpapagei. Und der Holländer ist auch Bauchredner. Und dann sagt der Papagei, nö, ich will nicht schon wieder 7 Jahre auf Schiff. Und der Seemann kotzt, weil er natürlich seekrank ist. Und holt sich dann aber erstmal einen Fisch im Rettungsring unten aus dem Meer, damit sie was zu essen haben. Es ist sowas anniedlich gemacht und es dauert 1 Stunde. Alle Hits sind drin. Trafst du das Schiff Meere an, Sentas Klage oder auch natürlich Die Frist ist um vom Holländer, ist alles drin. Und es ist von diesem israelischen Regisseur Kerem Hillel so grandios gemacht. Also ich habe nur gelacht, ich habe mich nur gefreut. Und zwischendurch singt übrigens der Daland auch mal so dieses völlig losgelöst von der Erde. Und die Kinder schreien Fußball, Fußball. Super ist das einfach. Und das sind alles Sänger, die im großen Haus natürlich die Stars sind. Klasse. Und Regina Ehm Klier, die erste Vorsitzende von TAF e.V. Wir sind Festspiele, einer Bayreuther Förderorganisation. Regina Ehm Klier ist von dieser Idee einer Bayreuther Kinderoper ganz grundsätzlich überzeugt. Das begeistert mich auch sehr, die Kinderoper, weil sie wirklich in einem tollen Konzept ist. Das macht Sinn, das ist kein Veralbern. Ich denke immer, das Publikum, das junge Publikum, das dort ist, die werden nie einen schlechten Eindruck haben von einer Oper. Die werden nie sagen, um Gottes Willen, Oper. Die haben da hundertprozentig einen ganz tollen ersten Eindruck und das fördern wir sehr gerne. 2008 wurde TAF e.V. gegründet, obwohl es etwa mit dem Richard-Wagner-Verband Bayreuth oder auch der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth schon andere Förderer gab. Die Journalistin Regina Ehm Klier leitet TAF nebenberuflich in ihrer Freizeit aus Begeisterung für Richard Wagner und seine Festspiele. Warum TAF gegründet wurde? Es gibt viele, wie soll ich sagen, Gerüchte, die da damals, dass es eben kämpferisch war und eine Kampfansage an irgendwas. Wir sind keine Konkurrenz, sondern wir finden einfach, so eine Institution wie die Bayreuther Festspiele können gar nicht genügend Unterstützer haben. Wir wollen jeden, der sich hierfür interessiert, einladen, guckt euch das mal an. Es ist nicht so elitär, wie man tut. Und das stellen auch viele fest. Und das ist das Schöne. Auf Ihrer Seite heißt es, Ziel sei es, Zitat, Innovationen zu unterstützen und Traditionen der Bayreuther Festspiele zu pflegen. Daraus ergibt sich die schöne Frage, welche Innovationen wären vor allem nötig und welche Traditionen wären unbedingt zu bewahren? Die Tradition zu bewahren ist einfach das, warum die Leute herkommen. Die wollen hier einfach Wagner hören. Tollen Wagner. Punkt. Das in einem Umfeld, das gefällt mir hier auch sehr gut, in einem großen Spektrum ist. Das heißt, man hat nicht nur eine Regie, ein Regiegedanken, der ausschließlich ist, sondern es gibt auch klassischere Ansätze, progressive Ansätze. Ich finde es gut, dass man da einfach eine Abwechslung hat. Und das aber auf einem hohen musikalischen Niveau. Und an Innovationen sage ich eben sowas wie die Kinderoper, die Katharina Wagner ja ins Leben gerufen hat. Das ist eine Innovation. Aber wir würden auch gerne, wenn wir die finanziellen Mittel hätten, so finanzstark sind wir nicht, diese AR-Brillen auch noch weiter ausstatten. Das ist auch ein Schritt in die Zukunft, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Aber man muss es ausprobieren und dann kann man sagen, man hat das in Bayreuth das erste Mal ausprobiert. Also diese Augmented Reality Brillen, die im Parsifal das letzte Jahr zum ersten Mal zu sehen waren und wo es nur 300 Brillen fürs gesamte Festspielhaus gab. Richard Wagner starb vor 141 Jahren. Was macht seine Relevanz in Ihren Augen aus fürs 21. Jahrhundert? Das ist echt eine sehr interessante und gute Frage, weil sich das, glaube ich, jeder fragt, der da jedes Mal wieder hingeht. Und jedes Mal, also wenn man mich zum Beispiel fragt, was meine Lieblingsoper von Wagner ist, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil man entdeckt immer wieder Neues. Das denke ich mir oft, wenn man so einen Tristan hört, gestern Götterdämmerung, denke ich mir immer, wie kann man sowas schreiben? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man sowas sich erdenken? Und das ist für mich so einfach diese Tiefgründigkeit. Ich glaube, da wird man nie fertig. Mit Wagner wird man einfach niemals fertig. Und das ist das Interessante. Ist ja eben kein Kinofilm, wo man sagt, naja, ich weiß ja, wie es ausgeht, das brauche ich mir nicht nochmal angucken, sondern es wird ja immer wieder neu betrachtet. Und das finde ich auch das Interessante hier an den Festspielen, dass es in die Tiefe geht, dass man sich wirklich intensivst damit beschäftigt. Und deswegen hat das für mich immer die Relevanz. Die Kulturstaatsministerin hat sich passend zum Beginn der Festspiele auch zu Wort gemeldet. Zum einen sagte sie, die Festspiele müssten, Zitat, diverser werden. Sie meinte damit bunter, auch jünger. Und zum anderen sagte sie, die Festspiele müssten sich öffnen, es sollten auch die Werke anderer Komponisten gespielt werden. Beides hat viel Aufregung im Netz hervorgerufen. Wie kommentieren Sie das? Man kann eigentlich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln, weil jeder Marketingmensch wird Ihnen sagen, such einen USP. Was ist dein Unique Selling Point? Den gibt es hier. Und dann kommt jemand allerdings in verantwortlicher Position und sagt, nee, das machen wir nicht. Also wir wollen auch anderes. Also alleine das finde ich schon grundverkehrt. Und jeder, der das Festspielhaus kennt, weiß auch, dass man hier einfach nicht alles aufführen kann. Und wenn wir beim Beispiel Hänsel und Gretel sind, klassische Weihnachtsoper. Die Frau Roth gefordert hatte, Engelbert Humperding zu spielen, pardon. Und das spielt man ja eigentlich in der Weihnachtszeit. Viel Vergnügen in dem Haus im Dezember. Viel Spaß für Zuschauer, für Musiker. Es geht nicht. Das Haus hat keine Klimaanlage, es hat auch keine Heizung. Und es ist sehr kalt. Und was die Buntheit des Publikums angeht? Ja, da sollte man vielleicht mal außerhalb der Premierenzeit gucken. Natürlich muss man junges Publikum ansprechen, was ich eben denke, was man mit so einer Kinderoper tut, auch mit dem Wagner for Starters, mit den günstigen Preisen. Studentenkarten gibt es nicht? Nee, das heißt Wagner for Starters. Und ich finde es auch gut, dass es ein Kontingent gibt, das die Festspiele zur Verfügung stellen für Menschen bis 25. Und dann kostet eine Karte 90 Euro und zwar auf guten Plätzen. Und da muss ich sagen, wer für die EM auch wirklich unkommentiert auch 180, 200 Euro bezahlt hat. Also 90 Euro ist, finde ich, sehr, sehr okay. Auch der Kulturpass wird ja auch anerkannt. Also da tun die schon auch was, um da die Leute anzusprechen. Letzte Frage, aber nicht unwichtig. Haben eigentlich die Wirtshäuser und Restaurants und Kneipen nach den Vorstellungen in Bayreuth noch geöffnet? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Viele ja, aber ich habe auch schon oft gehört, dass man da eher ein bisschen vor kühlerer Küche sitzt, weil es schon zu ist. Also in den, jetzt sage ich mal, festspielrelevanten Gaststätten wie hier oben, da brummt natürlich das Geschäft schon nach Vorstellungsschluss. Wie es so in der Stadt ist, nachdem ich auch nur zur Festspielzeit hier bin, habe ich da nicht so ganz den Überblick. Nicht so elitär, wie man tut. Nicht nur ein Regiegedanke, sondern ebenso klassische wie progressive Ansätze. Das gefällt Regina Ehm-Klier von TAF e.V. an den Bayreuther Festspielen. Einen ausgesprochen progressiven Regieansatz sahen Publikum wie Presse beim Ring des Nibelungen in der Neuinszenierung durch Valentin Schwarz verwirklicht. Das Publikum buhte damals nach Kräften, auch die Presse urteilte eher ablehnend, fand allenfalls, dieser Ring sei, wie es der Bayerische Rundfunk formulierte, eine Schnitzeljagd für Wagner-Nerds. Ständig gäbe es szenische Anekdoten, die immer einen gewissen Kniff hätten, damit sei es fast nie langweilig. Den Siegfried sang Andreas Schager. In diesem Jahr aber ist der als Tristan wie auch als Parsifal auf dem grünen Hügel unterwegs und also singt Klaus-Florian Vogt neben dem Tannhäuser auch den Siegfried. Mit zarten Tönen, wenn er sich fragt, was es mit dem Fürchten wohl auf sich habe. Seit 2007 ist Klaus-Florian Vogt regelmäßiger Gast in Bayreuth, doch den Siegfried singt er hier zum ersten Mal. Und wenn er das Schwert Notung schmiedet, schmilzt auch das Publikum dahin. Und erst recht gibt es Jubel, wenn er gemeinsam mit Brünnhilde alias Catherine Foster die leuchtende Liebe und den lachenden Tod besingt. Großer Applaus nach der Premiere des Siegfried für Catherine Foster und Klaus-Florian Vogt, fürs Festspielorchester, für die Dirigentin Simone Young, für eigentlich alle Beteiligten, außer zuletzt nach der Premiere der Götterdämmerung für den Regisseur Valentin Schwarz. Einen Orkan aus Buhrufen nannte das die FAZ, dem aber Valentin Schwarz ritterlich standgehalten hätte. Wie das so ist, habe ich Valentin Schwarz gefragt, wenn man nach jahrelanger Konzeptionsarbeit, nach wochenlanger Probenarbeit, nach einer Woche dann mit 4 Premieren, wenn man dann zum ersten Mal vors Publikum tritt und dann gibt's so gut wie nichts als Ablehnung, lautstark herausgebrüllt. Ja, natürlich gibt es schönere Momente im Leben, aber gleichzeitig ist es natürlich auch nicht völlig unerwartet gekommen. Ich glaube, es hilft daran zu erinnern, warum man eigentlich Theater macht. Und das ist natürlich jetzt weniger dafür, dass man unumschränkte Zustimmung kriegt an solchen Abenden, sondern im Gegenteil, es geht hier drum, gerade in Bayreuth, weil ja so wenige Werke beständig befragt werden, eine relevante Setzung zu haben und mit großem Ernst dann seine Version auf die Bühne zu bringen und gleichzeitig mit allen Mitwirkenden, mit allen großartigen Darstellerinnen und Darstellern der ganzen musikalischen Abteilung und natürlich auch dem Regie-Team die Vision so hinzusetzen, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Und deshalb blicke ich da auch ohne falsche Gefühle hier auf diesen Abend zurück, sondern habe mich sehr gefreut, dass wir den Ring erstmal abgeschlossen haben und dass die Arbeit sich aber fortsetzt. Eine relevante Setzung, darum sei es Ihnen gegangen, der wollen wir jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Ihr Ring spielt im Hier und Jetzt, Sie erzählen ihn als Familiengeschichte, also wo Wagner noch mit Göttern, Riesen, Zwergen, mit Lichtalben, Schwarzalben, mit Menschen nicht zuletzt auch operiert, da machen Sie daraus eine Großfamilie, eine dysfunktionale zumal, im Kern zwei Zwillingsbrüder, Wotan und Alberich, die sich bekriegen und das alles wird ästhetisch aufbereitet, eben auch im Hier und Jetzt. Und ganz folgerichtig gezeigt im Stile einer Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob Sie das Stichwort Netflix aufgebracht haben. Es hieß dann immer im Stile einer Netflix-Serie. Es könnte auch ein anderer Sender sein. Egal. Alles Mythische, und das ist wichtig, alles Mythische des Wagnerschen Rings fällt weg. Auch alles Märchen und Zauberhafte. Also wir erleben Wotan ohne Speer, Siegfried ohne Schwert. Ein Rheingold gibt es nicht. Selbst der Ring, dieser symbolträchtige Ring, der angeblich Macht verleiht, der Ring des Nibelungen, der fehlt es in Ihrer Lesart, ein Kind, das entführt ist. Ich weiß, Sie haben Ihr Konzept schon sehr oft erklärt, aber vielleicht noch nicht oft genug. Denn ich habe jetzt in der Vorbereitung für diese lange Nacht immer mal wieder gehört, dass Menschen gesagt haben, also ein Ring ohne Ring, um es mal auf den Punkt zu bringen, das geht doch einfach nicht. Deswegen nochmal die Frage, Herr Schwarz, warum ist für Sie der Mythos in diesem Stück verzichtbar? Ich glaube, wir reden einfach über unterschiedliche Definitionen von Mythos. Also der mythische Gehalt zeigt sich für mich darin, dass Wagner ja einerseits aus wahnsinnig großartigen mythischen Vorlagen seinen Ring des Nibelungen geformt hat, aus sehr, sehr unterschiedlichen Vorlagen, synkretistisch zusammengesetzt, also auch nicht eine Vorlage genommen und dann vertont hat, sondern im Gegenteil sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse, auch sich teilweise widersprechende Einflüsse verwendet hat. Gleichzeitig zeigt sich das Mythische im Ewigwahren. Und ich glaube, dass die Konflikte, die im Ring behandelt werden, tatsächlich in der Regel zwischenmenschliche Konflikte sind, die sich beziehen auf unglaublich eindrückliche Familienverhältnisse, eindrückliche Traumata und Sehnsüchte, die ausagiert werden, teilweise über die Generationen hinweg. Deshalb auch eben das große Thema der Kinder und Kindeskinder im Ring. Dieser Faktor war mir viel wichtiger, als hier Riesen und Drachen und Zwerge und Schwerter zu zeigen. Das muss ich mal voranstellen. Es ist erstaunlich, weil dieser Ring ja von Wagner zusammengehalten wird durch dieses berühmte Netz der Leitmotive. Wir haben ja ein musikalisches Geflecht, das sich ja wie eine Decke sozusagen um diesen Ring drüber legt, über alle Brüche und über alle Unklarheiten und quasi so eine Art von innerer Binnenlogik erzeugt. Und eine große Herausforderung für uns war, wie man diese musikalische Binnenlogik, die uns da präsentiert wird, in eine szenische Logik übersetzt. Das heißt, dass man die Musik so ernst nimmt, dass man diese Motivik, die ja teilweise ein bisschen einfach immer übersetzt werden, aha, das ist das Tarnhelm-Motiv, das ist das Schwertmotiv und so, also wie quasi, das bedeutet die Requisite. Genau, und das ist, glaube ich, ein bisschen immer zu einfach genommen, weil doch auch in der neueren Forschung erkannt wird, dass diese Leitmotive sich im Ring wandeln. Diese Leitmotive bezeichnen eben nicht nur das eine Requisit, das den Besitzer wechselt, sondern es bezeichnet sehr oft psychische Zustände. Es bezeichnet sehr oft beispielsweise auch beim Schwert Notungen, wie eben der Siegfried hier sich emanzipiert und von Mime wegkommt und ein Schwert schmiedet, um damit quasi erwachsen zu werden und gleichzeitig zum Beispiel in der Götterdämmerung, wie das Schwert sich dann wandelt zum Treuesymbol, als es gelegt wird im Bett zwischen Siegfried und Brünnhilde, die beiden Ehepartner bei der Entführung. Also diese Leitmotive sind sehr wandelbar und deshalb war es für uns wichtig zu zeigen, diese Motive zeigen sich tatsächlich auch unterschiedlich im Ring. Und um das berühmteste Beispiel eben jetzt zu nehmen, der Ring als Kind ist eben nur die halbe Wahrheit, weil der Ring tatsächlich eine große Projektionsfläche für alle Figuren ist. Mit dem Ring werden sie Macht erreichen. Mit dem Ring werden sie die Weltherrschaft, wie auch immer, erreichen können. Und das ist natürlich eine ganz große Wunschvorstellung, weil tatsächlich mit diesem Ring keine einzige Figur im Ring irgendwas erreicht, sondern der wird beständig gestohlen, der wird beständig geraubt und zunichte gemacht. Vielleicht keine Macht. Das ist eine der großen Absurditäten. Keine Macht. So ist es und missbraucht und letztlich nur benutzt. Und hier zu zeigen, durch dieses kindliche Potenzial sozusagen, durch ein Kind, das ja auch teilweise ja instrumentalisiert wird von den Erziehern, auf ein bestimmtes Verhalten getrimmt wird, zu sagen, ich habe Träume, die ich in dich hineinsetze, und dieses Kind dann damit umgehen muss und sich tatsächlich dann bei uns, wie viele wissen, zum Hagen wandelt, also über den ganzen Ring vom Rheingold bis zur Götterdämmerung eine Entwicklung durchmacht. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr eng gekoppelt ist an die Musik und sehr eng gekoppelt ist auch an die Struktur, die uns Wagner hier vorgegeben hat und die vielleicht ernster nimmt, als manche glauben mögen. Man könnte einwenden, mythologische Figuren, Wagner hat sich ja sehr dafür interessiert, Archetypen hat Wieland Wagner sie, glaube ich, genannt, haben ja die Eigenart, universell zu sein. Das war Wagner wichtig. Deswegen hat er nach dem Rienzi eigentlich vom Meistersingen abgesehen immer nur noch Sagenstoffe komponiert, weil eben jeder einzelne sich in ihnen wiederfinden kann, sich mit denen identifizieren kann. Bei sehr konkreten Figuren, auf das Setting kommen wir noch zu sprechen, einer Fernsehserie ist das vielleicht weniger der Fall. Auch das ist, glaube ich, ein kleines Missverständnis, weil die Universalität bei Wagner sich vor allem daraus speist, dass er so menschlich komponiert. Das bedeutet, der Mensch steht bei ihm mit all seinen Widersprüchen und Emotionen, seinen psychischen Gegebenheiten unglaublich im Zentrum. Also wo wir beispielsweise Komponisten haben, die tatsächlich, ich würde sagen, eher Ideen komponieren, ja, wo es geht, letztlich ein Konzept sozusagen zu vertonen, wo es Komponisten gibt, ich nenne jetzt zum Beispiel Verdi, die tatsächlich aus dem Szenischen herausdenken, wie ist die Wirkung dieser Abende, komponiert Wagner tatsächlich in einer intimen, psychologischen Art und Weise, die uns tatsächlich diese Figuren sehr, sehr universell erscheinen lassen, weil sie sehr, sehr leicht auch als Identifikationsfiguren funktionieren können. Ich glaube tatsächlich, dass eine, sage ich mal, Mythologisierung dieser Figuren, dieser Konflikte ein wenig das verschleiert, was da eigentlich drin liegt an konkreter Machtsymbolik und dass wir hier sehr, sehr konkrete wirtschaftliche Verhältnisse im Ring auch haben, wo eigentlich der ganze Grundkonflikt beispielsweise im Rheingold ja davon handelt, dass hier eine Frau verschachert wird für ein Bauwerk. Das ist nicht im Mythologischen nirgendwo, sondern das sind ganz, ganz konkrete Verhältnisse. Das ist auch schon seit Shaw bekannt und ich glaube, da sollten wir uns nicht mehr dahinter zurückbewegen. Folgen Ihre Figur, Sie haben es schon angedeutet, quer durch alle Abende. Das Ringkind, haben Sie genannt, wächst heran. Man merkt, wie es seinen eigenen Willen bekommt, das Bedürfnis nach Freiheit wächst. Auch Hunding oder Erder tauchen an Stellen auf, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben, sozusagen. Dahinter steht, dass Sie jeder einzelnen Figur eine Geschichte geben und die weitererzählen, weiterspinnen. Also auch Figuren, die Wagner so in dieser Intensität auf der Bühne gar nicht gewollt hat. Ja, dafür hat er zu viele Hauptfiguren komponiert, sage ich immer. Also das ist ja erstaunlich. Das Personal ist ja eigentlich überschaubar für 4 Opern. Wir haben es nur mit knapp 35 Figuren zu tun. Und gleichzeitig, jede Figur hat so seine große Szene, sage ich mal. Und dieser Mangel an Nebenfiguren, dieser Reichtum an sehr, sehr individuell gezeichneten Charakteren auf dieser Bühne, die natürlich übersetzt werden in sehr, sehr individuell gezeichnete Menschen und DarstellerInnen, die wir hier in Bayreuth uns glücklich schätzen zu haben, die sind für mich auch eine Art von Bank und eine Verpflichtung zu sagen, jeder Figur steht es auch zu, eine Entwicklung durchzumachen und nicht nur quasi eine Schablone abzugeben, ein Abziehbild und der Bösewicht sozusagen auf der einen Seite und hier das Unschuldslamm auf der anderen, sondern die Entwicklung dahin, wie zum Beispiel der Alberich hier sich in diese Brutalität hineinbegibt, ja, wie ein Fafner sich verhalten hat, mit seinem Bruder auch den Mord zu begehen und später dann diesen Ring zu besitzen wie ein Drache oder bei uns eher wie ein Greis. Diese Figuren auch eben im Ablauf in ihrer Biografie zu zeigen, das finde ich, ist tatsächlich menschliches Theater und ich glaube auch die Gespräche, die sich ergeben mit den Darstellerinnen und Darstellern in Bayreuth, wo wir ja jedes Jahr wieder ein bisschen weitersprechen und teilweise mit unseren alten Familienmitgliedern, sage ich mal, aber auch mit teilweise neuen Gästen und Neubesetzungen, die zu uns kommen. Das ist eine besondere Atmosphäre, weil man diese Entwicklungen im Ring immer wieder zum Thema macht und immer wieder neue biografische Facetten erkennt. Winterstürme liegen den Wonnemond, im milden Licht leuchtet der Lenz, auf Lindenlichten leicht und lieblich, wunderwebend er sich weht, durch Wald und Sie haben ja auch in die Dramaturgie des Stückes sehr eingegriffen. Nicht Siegmund und Sieglinde etwa, das Geschwisterpaar zeugen Siegfried, sondern Sieglinde ist schon schwanger, als sie auf ihren Bruder stößt, mutmaßlich von Wotan, der also zum Vater von Siegfried wird. Auch das, um diese Familienkonstellation der Zwillingsbrüder aufrechtzuerhalten, hat es nicht große Kämpfe mit der Dramaturgie gegeben? Ja, die Potenziale für Diskussionen sind groß. Und das haben Sie hübsch gesagt. Ich vermeide den Ausdruck Kämpfe. Ich glaube, im Theater geht es immer darum, dass wir ein Gemeinschaftsprojekt haben und am Schluss dann sozusagen alle dafür einstehen, was auf der Bühne stattfindet. Und ich nennen wir es Ringen. Ein Ringen um den Ring. Und ich sehe mich, wie gesagt, als Regisseur auch wirklich nicht als jemand, der sozusagen seine Ideen hier durchsetzt, sondern wir haben uns seit Beginn dieser Konzeption auch gemeinsam als Team getroffen und mit sehr, sehr großer Neugier auch gegenseitig uns Ideen erzählt und Kritik und Widerspruch sozusagen reingebracht. Die Schwangerschaft von Sieglinde ist natürlich auch erstmal eine schöne falsche Fährte fürs Publikum, wo vielleicht schon auch die Augenbrauen hochgehen beim Aufziehen des Vorhangs. Mit Sicherheit. Und gleichzeitig ist ja auch das, wie ich glaube, da gingen nicht nur die Augenbrauen hoch, da ging auch bei manchen, wie man so sagt, das Messer in der Tasche. Ja, es ist erstaunlich, dass man sich durch einen schwangeren Bauch provoziert fühlen kann, weil gleichzeitig ja die inzestuöse Handlung, die hier Wagner vorgibt, wo am Ende des ersten Aufzugs Bruder und Schwester hier so geschwisterlich ins Bett hüpfen und tatsächlich diesen Siegfried zeugen, wo sich ja dann gnädigerweise der Vorhang schließt, dass diese Provokation, die ja Wagner ganz bewusst auch setzte gegen die Konventionen seiner Zeit, gegen das sogenannte Eherecht, wo er ja auch Fricke als Personifikation dieser ja für ihn persönlich auch falschen Werte hier setzt, dass diese Provokation dann normalerweise gar nicht mehr stattfindet. Also wir sehen ja normalerweise als Opernzuschauerinnen und Zuschauer hier einen Sopran und einen Tenor, ein Liebesduett singen am Schluss mit den schönen Winterstürmen und sind ganz selig hinfortschweben. Und die subversive Komponente, die da drinnen liegt, die wollte ich natürlich ein bisschen zurechtspitzen, gerade in dieser Situation, wo Wotan sich ja wirklich nicht als Unschuldslamm erweist und den ganzen Ring über als jemand sich zeigt, der eigentlich jeder Frau unter den Rock guckt und mit fast jeder Frau außer seiner eigenen Kinder zeugt, da liegt es auch nicht fern, dass er hier bei Sieglinde solche Gelüste zeigt. Textlich könnte man sagen, so falsch ist es ja nicht, weil Siegfried ist ja auch ein Welsungensohn. Es hat Ihre Inszenierung eine große Dichte. Das Bühnenbild ist immer so eine sehr aktuelle Wohnung mit allem Möglichen, vom Swimmingpool bis zum Living Room. Es passiert sehr viel, auch durch diese hinzugefundenen Figuren. Es gibt immer neue Informationen, möchte man sagen, zu den einzelnen Figuren. Eine Reizüberflutung, die auch doch, glaube ich, auch dazu geführt hat, ich habe das so in meiner Umgebung erlebt, dass manche sagten, also beim besten Willen, ich verstehe es nicht mehr. Werkstatt Bayreuth, Wolfgang Wagner hat diesen Begriff formuliert und es gilt, wie ich mir habe sagen lassen, nach wie vor. Also was haben Sie zum letzten Jahr hin verändert? Was wird in diesem Jahr anders sein? Ja, also da ist auf jeden Fall der große Fokus jedes Jahr einer Refokussierung. Also wir kommen, sage ich mal, immer wieder zusammen dann im Winter als Team und in der Regel geht es wirklich dann darum zu beschreiben, welche Momente kann man sozusagen noch ein bisschen nachschärfen, bei welchen Erzählungen, die uns wichtig sind, bei welchen Figuren, die tatsächlich Momente erleben, wo sie in einen neuen Zustand übertreten, wo kann man es so deutlich machen, dass es eben auch beim Erstkontakt nochmal der Zuschauerin, den Zuschauer einleuchtet oder auch teilweise nur mit einer Lichtstimmung sozusagen ein bisschen in die Richtung lenkt. Das ist eine große Aufgabe für mich jedes Jahr. Viel wichtiger aber für mich ist jedes Mal, wie wir eben in diese Ringfamilie auch neue Mitglieder eingliedern. Und auch dieses Jahr sind ja wieder manche Sängerinnen und Sänger neu bei uns. Wie ich finde, immer wieder ein großer Gewinn. Es sind ja nicht nur Ideenträger, die wir sozusagen als Sänger wie Material benutzen, sondern im Gegenteil, das sind ja unglaublich mitdenkende Menschen, wie Catherine Foster, die jetzt hier alle drei Brünnhilden hat und sich schon ganz, ganz viel überlegt hat dazu, wie jetzt ihre neu gewonnene Siegfried Brünnhilde eigentlich als Übergang von der Walküre zur Götterdämmerung, was die da eigentlich alles mitzumachen hat und bei welchen Momenten es dann auch Konsequenzen hat für den nächsten Teil. Sind alle Sänger Ihnen so gefolgt, wie Sie es jetzt mit einer gewissen Euphorie auch, weil Sie ja schon aus den Proben herauskommen und Sie wissen, die sind getragen von der, auch von der Freude derer, mit denen Sie das gemeinsam machen. War das immer so? Also, denn ich kann mir schon vorstellen, dass manche auch gerade sagen, mit gestandene Wagner-Recke da auch irgendwie zumindest innerlich sagt, Moment, Moment. Ja, also erstaunlicherweise habe ich so die Erfahrung gemacht, je erfahrener eine Sängerin, eine Sängerdarstellerin, je öfter die Partie schon gemacht wurde, desto einfacher sozusagen gerät auch der Dialog, weil sich doch im Laufe der Erfahrungen sich so eine Sicherheit eingestellt hat, dann im Sängerischen, aber natürlich auch im Wissen um dieses Werk und seine Bezüge, dass auf einmal so eine Art von Tabula Rasa entsteht, so eine Art von Freifläche, wo man sich wie auf einem Spielplatz in ganz viele Konzepte, glaube ich, einfügen kann und in sehr, sehr viele unterschiedliche Gedanken die Berührungspunkte suchen und finden kann in seiner eigenen Rolle. Und wenn ich jetzt denke an einen Tomasz Konieczny, der, glaube ich, schon über 100 Mal den Wotan gegeben hat und sicher jedes Mal ein bisschen eine andere Gedankenfolie einer Regie drüber gestülpt wurde, wie sich er zum Beispiel mit einem Feuereifer in dieses Konzept trotzdem jedes Mal hier mit viel Spaß und Freude einfügt. Das sind einfach Momente der Freiheit, die für mich auch diese Art von wertschätzendem Miteinander im Theater definieren. Dass man eben nicht so sagt, okay, Sie kennen ja das Konzept und hier ist das Video und wenn Sie da nicht spuren, ja, dann werden wir hier andere Seiten aufgezogen. Im Gegenteil. Ja. Also die Zeiten sind aber auch, glaube ich, kann man sagen, sind definitiv vorbei. Ich hoffe es sehr, auch als Intendant, muss ich jetzt sagen, in meiner Rolle ab nächsten Jahr. Ja, weil solchen Regisseuren und Regisseurinnen möchte ich nicht begegnen. Ja, das ist natürlich etwas, was im Theater nichts zu suchen hat. Und gleichzeitig zu sehen, wie sehr eben die Freude des Miteinanders hier Bestand hat und eben, wie gesagt, auch neue Familienmitglieder sehr, sehr freudvoll hier akzeptiert werden in dieser Ringfamilie, das ist spannend. Thank you. Wir sitzen hier im Bayreuther Festspielhaus. In welchem Maße hat dieses Festspielhaus eine Rolle gespielt? Also ich meine jetzt auch im Sinne von so diese Wagnerische Idee, das Theater des demokratischen Miteinanders mit diesem amphitheatralischen Saal, wo alle gleich gut sehen und so. Das ist ja etwas, was Ihrem Denken, so wie ich es empfinde, sehr nahe kommt. Und dadurch kam ich auf die Frage, ob das Festspielhaus auch eine Ursache gewissermaßen oder ein Antrieb war, auf so etwas zu kommen. Dieser Ring ist natürlich sehr, sehr spezifisch auch in dieser Hinsicht für dieses Publikum hier gedacht. Mir ging es eigentlich sehr stark erstmal darum, dass Wagner ja ein unglaublicher Mythenerfinder war. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ja aus den unterschiedlichsten Quellen sich sozusagen seinen Mythos zusammengebaut hat und eben als erster Interpret ihn dann vertont hat. Dann auch, wie er selber meint, auch als Regisseur gar nicht so erfolgreich dann 1876 ihn auf die Bühne gebracht hat, durch viele Unmöglichkeiten, auch technisch bedingt. Dieser Erfindergeist, der Wagner immer auch zu eigen war in vielerlei Hinsicht, zu sagen, okay, wie kann ich die Bühne benutzen und wie kann ich auch diese Möglichkeiten, die auch technischen Möglichkeiten, die Theater immer wieder neu erfindet. Wie kann ich die in einen Ort bringen, wo wir, wie Sie sagen, in einem demokratischen Zuschauerraum hier ohne jegliche Königsloge uns gemeinsam Meinungen bilden können. Das hat ja einen fast antiken Hintergrund. Mhm. Ne? Also Theater als Agora, wo wir... So ja, sollte es ja auch sein. So sollte es sein, das ist der Hintergrund. Und deshalb natürlich auch die sehr, sehr hellenistischen Götter bei Wagner, die ja sehr, sehr hellenistische, griechische Konflikte austragen. Die Möglichkeit, die, glaube ich, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und das ist doch eine der großen Gründe, warum Theater als Live-Erlebnis so entscheidend ist. Weil es eben nicht nur das Reingehen und auf den Sessel sich unbequem wälzen und applaudieren und Sekt danach, sondern Theater sollte auch zum Diskutieren anregen und sollte auch sich selber ein bisschen hinterfragen und vielleicht sogar ein bisschen zur Selbstkorrektur anregen. Valentin Schwarz im Gespräch. Er inszenierte den Bayreuther Ring des Nibelungen. Wir hörten Ausschnitte aus dem Rheingold und der Walküre. Es sangen der isländische Bariton Ólafur Sigurðarson, den Alberich, die litauische Sopranistin Vida Miknevičiūtė, die Sieglinde, der amerikanische Tenor Michael Spyris debütierte in Bayreuth als Siegmund. Es spielte das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die musikalische Leitung hatte die Australierin Simone Young. Mit der Uraufführung der Götterdämmerung gab es bei den ersten Bayreuther Festspielen 1876 auch die erste vollständige Aufführung des Ring des Nibelungen, dirigiert von Hans Richter, inszeniert vom Komponisten von Richard Wagner. Die Idee zu solchen Festspielen aber ist viel älter. Seit 1850 schon trieb Wagner Festspielgedanken und Pläne voran, um mit dem Siegfried, mit dem Nibelungenstoff, etwas vollkommen Neues, etwas Revolutionäres zu schaffen. Den ganzen Theater- und Opernbetrieb seiner Zeit fand er furchtbar, unfähig zu wahrer Kunst. Daher wollte er mit handverlesenen Sängern und Musikern auf Bretterbühnen seine Nibelungen aufführen, bei freiem Eintritt fürs ganze Volk, eine wahrlich tollkühne Idee. Das fand schon Wagner selber. Interessant ist nun, dass die Ursprünge solcher Festspielgedanken Wagners auf Italienisches zurückgehen. Wagner wird ja oft genug nicht nur als Deutscher, sondern als besonders Deutscher, als, sagen wir ruhig, urdeutscher Komponist angesehen. Dabei hat er bald die Hälfte seines Lebens im Ausland gelebt. Insbesondere Italien hatte es ihm angetan. Als Opernkapellmeister hatte er das italienische Repertoire dirigiert. Mit den Opernlibretti hatte er Italienisch gelernt. Seine frühen Opern gehen auf italienische Stoffe zurück. Wagner kannte sich also aus. Und eben auch seine Festspielidee wurde von dort inspiriert, meint Axel Körner, Professor für Neuere Kultur- und Ideengeschichte an der Universität Leipzig. Es gab Ideen, an denen er sich orientieren konnte, und da spielte eben für ihn Italien eine Rolle. Ich glaube, im Hinterkopf kursierte da schon die Vorstellung der Commedia dell'arte und das, was er eben von Italien wusste, überhaupt die Tatsache, dass die Operntruppen in Italien, dass die so mobil waren, dass man nicht mit festen Truppen die Theater betrieben hat. Das hatte so ein Element des Revolutionären, des Spontanen. Da war auch so eine Idee von Volkskunst immer dabei, weil man natürlich die Inszenierungen immer auch in gewisser Weise improvisiert hat, da war sowas von Vagantentum eben dabei. Wir kennen das auch von Donizetti. Natürlich war Wagner damit vertraut, wie wichtig Donizetti wirklich war auf allen europäischen Bühnen. Und da kennen wir das von Elisir d'Amore, von Don Pasquale, eben diese Idee, irgendjemand kommt in der Dorf- oder Kleinstadtgesellschaft an, baut eine Bühne auf und da passiert irgendwas. Und das war natürlich nicht eins zu eins umgesetzt, diese Idee von revolutionärem Theater, die er hatte. Aber wenn er in seinen Briefen zu seinem Theaterprojekt schreibt, wie er dieses Theater aus rohen Brettern zusammenzimmern möchte, dann hat das schon sowas von dieser Stand-up-Comedy, die man zumindest als Mythos in Italien tatsächlich zu der Zeit immer noch hatte. Und irgendwann, er will ja dann auch, also in ersten Briefen heißt es so, hinterher alles verbrennen. Auch die Partitur des Siegfried soll wieder verbrannt werden. Mhm. Auch das hat ja was von diesen fahrenden Truppen. Die haben das nicht zerstört, aber einfach abgebaut und sind dann weitergezogen. Das hat so ein bisschen was auch zu tun mit dem Gegensatz, den wir ja auch in der Musikwissenschaft sehen, zwischen Text und Performance. Die echte Kunst, die besteht nur einmal und die steht gar nicht festgeschrieben auf dem Notenpapier, sondern ist das, was sich spontan ergibt. Und wir haben ja diese Idee heute, dass ein Operntext auch festgeschrieben ist. Aber was wir eben von der Oper im 19. Jahrhundert, auch gerade in Italien, wissen, ist, dass eigentlich ständig das Repertoire zu den musikalischen Produktionsbedingungen der unterschiedlichen Bühnen, Städte, Theater und auch der Sänger und der Orchester adaptiert wurde. Jede Opernaufführung hatte auch so ein gewisses revolutionäres Element. Und ich möchte nicht sagen, dass Wagner genau das rekonstruieren wollte, aber ich glaube doch, dass das sein Bild eines revolutionären, spontanen Theaters fürs Volk mitgeprägt hat. Und dort finden wir auch, das Zerwürfnis mit Nietzsche war ja schon da, aber da finden wir natürlich auch diese dionysischen Elemente noch, dieses etwas Trunkene, Wilde, Unkontrollierbare von Theater, was für ihn ja auf der philosophischen Ebene tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat. Natürlich existiert das dann alles nur noch als eine Chimäre und Bayreuth war dann natürlich, als es entstanden ist, auch dann ganz schnell etwas anderes, sehr viel elitärer, sehr viel weniger revolutionär. Aber ich glaube, das sind so die Elemente, die sich bei ihm zu einem Bild zusammengefügt haben. Axel Körner, Professor für Neuere Kultur- und Ideengeschichte an der Universität Leipzig, über die Inspirationsquellen Wagners zu seiner Festspielidee. Mit seiner neuen Konzeption, davon war Wagner überzeugt, würde er gänzlich aus allem Bezug zu unserem heutigen Theater und Publikum heraustreten. So formulierte es Wagner in einem Brief an den Musiker und Musikkritiker Theodor Uhlig 1851. Daraus wurden die Bayreuther Festspiele. Der polnische Bassbariton Tomasz Konieczny als Wotan mit dem Schluss des dritten Aktes der Walküre. Wie es gehen kann, wenn einer eigentlich gerade in die Badewanne steigen will und sich plötzlich als eben dieser Wotan auf der Bühne des Bayreuther Festspielhauses wiederfindet, das erzählen wir gleich. Wir treffen Georg Zeppenfeld, seit Jahren in Bayreuth präsent, in diesem Jahr in gleich drei Partien. Berühmt wurde Georg Zeppenfeld auch dafür, dass man bei ihm jedes, aber auch wirklich jedes Wort versteht. Wir sprechen über die Anstrengungen des Sängerberufes und gehen bei ihm in die Konsonantenschule. Auch unseren jungen, leidenschaftlichen Wagnerianer treffen wir wieder. Er soll uns erklären, was denn einen richtigen Wagnerianer eigentlich ausmacht. Und dann schon in tiefer Nacht begegnen wir Camilla Nilund, die Isolde der Bayreuther Neuinszenierung des Tristan, der ja ein Nachtstück ist. Und zu guter Letzt ziehen wir eine Festspielbilanz mit der Kritikerin Maria Ossowski. Die lange Nacht der Bayreuther Festspiele, auch Festspielbesucher sind wieder dabei, diesmal solche der ganz treuen Art, die sich nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten in jedem Sommer erneut auf den Weg machen. Wir waren bei Tristan von Ponell 88 da, wir waren 68 zum Lohengrin von Wolfgang, glaube ich, ja. Auf der Bühne ein riesiges Bett mit einem ganz flauschigen Schaffell, das hat mich sehr beeindruckt, ja. Allerdings passierte in dem Bett gar nichts, wenn ich das richtig erinnere, aber ja. Der Einstand von Waltraud Meyer, Hilde Behrens, sagte plötzlich ab. Und Waltraud Meyer, die keiner kannte, wurde aus New York eingeflogen, trat auf und es war Beginn ihrer Karriere. Was wird sie gesungen haben? Sie wird Isolde, hat sie gesungen. Ja, die hat Isolde gesungen, sicher, ja. Solche Einspringergeschichten sind legendär, insbesondere in Bayreuth. Hier ist eine, die sich letztes Jahr zugetragen hat. Bei der Premiere der Walküre gab es einen Bühnenunfall. Tomasz Konieczny, der den Wotan sang, stürzte im zweiten Akt so schwer, dass er zwar, unglaublich genug, den zweiten Akt noch zu Ende sang, danach aber partout nicht mehr weitermachen konnte. Groß war die Not, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, heißt es bei Hölderlin. Der Retter von Bayreuth war Michael Kupfer-Radetzky. An dem Tag hatte ich eigentlich frei. Ich habe mich mit Bekannten aus Hannover vom Richard-Wagner-Verband dort getroffen, war zum Mittagessen, weil ich eigentlich mit dieser Produktion Walküre nichts zu tun hatte. Ich war kein Cover. Ich glaube, das war auch der Grund, warum man mich dann gefragt hat. 7 Wochen davor, als Tomasz Konieczny noch nicht da sein konnte. Es gab ja da auch diese Umbesetzung mit dem Wotan. Und Tomasz konnte da noch nicht vor Ort sein, bat mich Valentin Schwarz, ob ich nicht vielleicht für die KollegInnen im zweiten und dritten Akt als Wotan-Walküre auf der Bühne stehen könnte, damit sie jemanden zum Anspielen haben. Ja. Und ich hatte die Partie ein Dreivierteljahr vorher gesungen. Von dem her war es noch präsent und daher kannte ich zumindest so ganz im Groben die Regie und die Inszenierung der Walküre und ich hatte es aber völlig vergessen. Und dann kam so dieser Anruf, dann doch sehr überraschend, als ich nämlich zu Hause außerhalb von Bayreuth war und ich wollte wirklich gerade in die Badewanne gehen. Ich weiß, es klingt furchtbar klischeehaft, aber nein, es war wirklich so. Das Leben ist manchmal ja, furchtbar klischeehaft. Ja, es ist manchmal so. Und dann hieß es halt, ja, Michael, könntest du. Wir wissen nicht genau, es ist was passiert. Würdest du einfach kurz vorbeikommen? Und dann bin ich halt hierher gefahren und während der Fahrt kam dann der zweite Anruf. Michael, könntest du sofort, wenn du da bist, in die Kostümabteilung gehen? Das habe ich dann auch gemacht und da stand dann schon eine Armada an KollegInnen vom Kostüm und Maske, die mich sofort in alles reingestopft haben. Dann kamen die MitarbeiterInnen vom KBB und meinten, ja, wir müssen jetzt natürlich noch warten, bis der zweite Akt vorbei ist, weil wir müssen mit Thomas sprechen, ob es für ihn wirklich nicht weitergeht. Und dann 5 Minuten nach Pausenbeginn zwischen zweiten und dritten Aufzug kam dann Katharina Wagner und meinte, Michael, jetzt würde es ernst werden. Und dann, sie war noch nicht eingesungen, gar nichts? Ja, so ein bisschen, das, was man dann halt so macht im Auto. Ja, und dann ging es los. Dann kamen die Regieassistenten mit dem Regiebuch. Dann kam damals der Dirigent Cornelius Meister, dass wir das auch noch kurz durchgehen. Dann ist so eine Stunde Pause mal ganz schnell vorbei. Dann habe ich mich noch 5 Minuten eingesungen und dann ging es schon los. Und dann stand ich da auf der Bühne und dachte mir, Himmel. Jetzt gilt's so, der Kunst. Jetzt gilt's der Kunst, genau. Und das war jetzt irgendwie so das, was du dir so als Student mal erträumt hattest, ja, in weiter Ferne, dass du da Walküre, Schlussgesang in Bayreuth mit Orchester auf der Bühne in einer Premiere. Vor Publikum. Vor Publikum. Das war dann auf einmal da. Aber letztendlich so mit dem ersten Schritt auf der Bühne funktioniert man dann. Und ich habe dann auch gar nicht mehr dran gedacht, sondern da bin ich dann ein Teil. Weil natürlich war die Hilfe aus dem Souffleurkasten und aus dem Graben sehr wichtig, weil ich mit Cornelius Meister das noch nie gemacht hatte musikalisch. Also da mussten wir dann schon große Kommunikation auch während der Vorstellung haben. Mhm. Und so das wirkliche dann Realisieren des Ganzen kam dann erst danach, als wir mit den KollegInnen dann bei einem Bierchen, beim Feierabendbier saßen und dann die ersten Reaktionen kamen von Leuten, die gerade eben erst den dritten Aufzug im Radio, den Anfang gehört hatten und gehört hatten, dass ich da jetzt einspringe. Und dann kamen die ersten Nachrichten und danach ist dann das Handy irgendwie explodiert. Michael Kupfer-Radetzky, der letzten Sommer gerade in die Badewanne steigen wollte, dann aber als dringend benötigter Wotan ins Festspielhaus gerufen wurde. Auch von solchen Geschichten leben die Bayreuther Festspiele. Von den Wagner-Vereinen haben wir schon gehört, auch davon, dass es gerade in Bayreuth etliche davon gibt. Eine, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, ist die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Innerhalb dieses Vereins gibt es wiederum eine Art Jugendorganisation, die Jungen Freunde. Einer dieser Freunde ist Luca Brenk, 22 Jahre alt. Ihn habe ich auf dem grünen Hügel getroffen. Auf einer Bank bei schönstem Sonnenschein haben wir uns unterhalten über eben die Jungen Freunde von Bayreuth. 2008 gegründet, relativ jung, ich glaube jetzt um die 240 Mitglieder, was wir da haben. Und es ist nicht nur der Besuch der Generalproben, wie man erstmal denken würde, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich während der Festspielzeit haben wir die Generalproben, das Festspiel Open Air mit Picknicks, aber auch außerhalb der Festspiele werden wir eingeladen zu Opernhäusern, meist für Generalproben. Kommt auch teilweise vor, dass wir Künstlergespräche haben danach mit Dirigenten, Sängern etc. Aber das gemeinsame Abendessen mit den jungen Freunden nach der Oper, das ist wirklich fantastisch. Es werden nämlich Gespräche dort geführt bei diesem Abendessen, die wirklich von hoher Qualität sind. Also wir gehören alle zur selben Gruppe, wir sind alle Wagnerianer, die dort sind. Und da kommen Gespräche auf nicht nur jetzt Analyse der Inszenierung, sondern auch teilweise wirklich tief in das Musikalisch Gehende. Wie war der Dirigent heute? Welche Stelle hat er so dirigiert und warum könnte das gewesen sein? Also man fühlt sich wirklich wohl bei den jungen Freunden. Wer sind diese anderen jungen Freunde, dass sie solches Wissen mitbringen und Fertigkeiten? Ganz unterschiedlich. Also in Bayreuth bin ich, glaube ich, der einzige junge Freund, der wirklich hier wohnt. Und die anderen kommen wirklich von überall her. Bamberg kenne ich welche, Köln, Hamburg, München. Und welche Berufe, einige. So meine ich, was, sind das Musikstudenten? Oder, weil Sie sagen, das sind so Fachgespräche, die sehr ins Detail auch der Musik gehen. Das kann ich leider nicht sagen tatsächlich, was die beruflich machen, weil wir tatsächlich immer nur über die Kunst reden. Diese szenischen Radikalkuren des Regietheaters, die haben ja doch nun oft genug Stürme der Entrüstung hervorgerufen. Zuletzt beim neuen Ring des Nibelungen hier, inszeniert von Valentin Schwarz. Wie sehen die jungen Freunde dergleichen? Also da kann ich nur für mich jetzt sprechen, weil die Gesellschaft der Freunde selber beteiligt sich nur finanziell an Werk und Haus. Die dürfen keine künstlerischen Entscheidungen treffen. Aber jetzt nur von mir aus finde ich das Regietheater wirklich ganz heikel. Ich finde immer, es sollte eine Kompromisslösung her, eine Inszenierung aus Altbayreuth mal pro Saison bringen, damit man den Vergleich hat. Also ich höre von vielen, auch teilweise jungen Freunden, dass sie einfach den Vergleich nicht haben und deswegen diese neuen Inszenierungen nicht verstehen. Es ist nämlich ganz schwierig. Sie haben den Ring des Nibelungen genannt. Da bin ich auch kein großer Freund von. Ich hatte Leute, das war die erste Wagner-Oper ihres Lebens, sind sie reingegangen und sie waren wirklich entsetzt. Ja. Das ist doch kein Wagner. Sie haben das Libretto vorher gelesen. Und das finde ich etwas ganz Heikles. Regisseure, finde ich, haben eine viel zu hohe Selbstüberschätzung. Die sehen ihre Inszenierung höher gestellt als das Werk, das sie inszenieren. Und das finde ich ganz heikel. Inszenierung muss mit der Musik gehen und nicht dagegen. Und das ist jetzt beispielsweise bei Valentin Schwarz der Fall. Interessant finde ich ja, dass mit solchen Lesarten, nennen wir es mal so, wie bei diesem Ring, also diese Ästhetik der Netflix-Fernsehserien und auch das ganze Bühnenbild besteht ja daraus, damit sollen ja gerade auch junge Zuschauer gewonnen werden. Also im Grunde genau für Menschen wie Sie, Herr Brenk, wird so etwas gemacht. Aber ich glaube jetzt schon zu wissen, dass das in Ihren Augen nicht aufgeht, dieser Plan. In meinen Augen geht er überhaupt nicht auf. Ich kenne ein paar angehende Wagnerianer von der Uni, die wirklich mal sehr an Wagner langsam ranmachen. Und die wollen es teilweise nicht verstehen, auch wenn sie es könnten, weil sie einfach Wagner immer so hören möchten oder so sehen möchten, wie er es wollte. Das ist das Problem. Man kann wunderschön neu inszenieren. Ich bin ein, man wird sich wundern, großer Fan von Tannhäuser von Tobias Kratzer. Ich finde, das ist eine der gelungensten Regietheaterinszenierungen, die ich je gesehen habe. Es passiert furchtbar viel auf der Bühne, aber ich finde, es lenkt nicht von der Musik ab. Das ist das Besondere. Es ist lustig, kombiniert Bühne und Musik. Und das ist für mich gutes Regietheater. Und einen lustigen Tannhäuser muss man erstmal hinkriegen. Das muss man erstmal schaffen, genau. Und vor allem dann noch die Pausenshow in der zweiten Pause oder erste Pause, die hat überhaupt nichts mit Wagner zu tun, aber sie passt so zur Stimmung. Und ich finde, es musste der Begriff kommen, da fügt sich wieder ein Gesamtkunstwerk zusammen in einer modernen Art. Wie stellen Sie sich die Bayreuther Festspiele der Zukunft vor? Geht das jetzt einfach immer so weiter? Oder muss sich etwas ändern? Wird sich vielleicht etwas von ganz alleine ändern? Wie sehen Sie das? Ich glaube, von alleine ändert sich hier selten was. Da müssen schon aktive Kräfte hintersitzen, die auch mal was ankurbeln. Selbiges ist bei der Gesellschaft der Freunde der Fall. Die haben auch eher das Image, dass sie etwas verstaubt sind. Aber wir rütteln das jetzt auf. Wir haben ein kleines Team, das jetzt zum Beispiel einen Stand während der Pausen und vor der Festspiele macht, um die GDF so ein bisschen nach außen hin zu präsentieren. Wir sind noch da. Hallo, wir setzen uns hier mit 2,4 Millionen Euro im Jahr ein. Ohne uns ginge es nicht ganz so gut. Das Ganze seit 1949 wohl bemerkt. Und auf Instagram sind wir jetzt auch aktiv. Die Wirkung nach außen von der GDF war praktisch nicht vorhanden die letzten Jahre. Und jetzt kurbeln wir das Ganze an. Aktivität auf Social Media. Wir haben da schon sehr, sehr viele Followers mit qualitativ hochwertigen Beiträgen, Kurzinterviews mit Sängern zum Beispiel, Dirigenten, Regisseuren. Und es kommt gut an. Also wir werden nach außen hin wieder ein bisschen sichtbarer. Sie haben so wie selbstverständlich immer den Begriff Wagnerianer gebraucht. Wie würden Sie überhaupt einen Wagnerianer definieren? Ein ganz heikles Thema, das stimmt. Muss ja nicht heikel sein, ist ja auch irgendwie ganz normal. Das ist auch interessant, natürlich. Also ich habe Bekannte, die hören Ewigkeiten Wagner, sind Bayreuther. Wenn ich sage, ja, wir Wagnerianer, wie kannst du es wagen? Ich bin doch kein Wagnerianer. Und sagt, warum denn? Ich liebe Wagner, aber ich höre auch noch anderes. Offensichtlich ein Scheidepunkt bei Wagnerianern, der Mythos, dass sie nur Wagner hören, stimmt bei mir ja auch nicht. Ich bin in der Romantik ganz aktiv, ich höre auch noch lieben gerne andere, aber halt primär Wagner. Dann wird Wagner ja, also Person und Kunst wird nicht immer getrennt. Als Wagnerianer könnte es ja auch sein, dass wir komplett mit Wagners politischer Überzeugung übereinstimmten. Ich bin alles aber kein Antisemit, also wo kommen wir da hin, ne? Deswegen bin ich ganz stark für die Trennung von Person und Mensch. Und deswegen bezeichne ich mich auch als Wagnerianer. Person und Werk. Danke. Person und Werk. Und deswegen bezeichne ich mich auch als Wagnerianer, weil ich mich absolut mit dem Werk identifiziere. Und die Person natürlich eng damit verknüpft ist. Ohne Person gäbe es das Werk nicht. Aber da muss man trennen auf heute bezogen. Also Politik immer beiseite. Trennung Politik und Kunst ist ganz wichtig. Und auch bei Wagner und bei den Wagnerianern. Geht das so? Es geht, wie ich finde. Also wenn ich zum Beispiel im Freundeskreis Einführungsvorträge mache, da stelle ich die Person Wagner nicht vor, sondern lasse erstmal nur die Musik wirken. Nur die Musik. Im besten Fall haben sie sich überhaupt nicht mit Wagner beschäftigt vorher. Das ist der goldene Los. Dann kramen sie nur die Musik erstmal im Kopf. Und dann entweder fragen sie mich oder sie gucken selber nach, wer war Wagner als Person. Da gibt es bestimmt einige, die sagen, großer Gott, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Oder sie sagen, was ich richtig fände, die Musik überwiegt die Person. Luca Brenk, einer der jungen Freunde innerhalb der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Der fliegende Holländer begleitet uns heute ein wenig durch den Abend. Auch jetzt kommt er wieder vorbei in Gestalt seines Gastgebers und möchte gern Schwiegervaters Daland, gesungen von Georg Zeppenfeld. Dein Mann, sieh diese Spangen, was ihr besitzt, macht dies gering, muss teures Kind dies nicht verlangen, deines des Wechsels nur den Ring. Herr Zeppenfeld, Sie sind in diesem Sommer an drei Produktionen beschäftigt, nur an drei, muss man sagen, Parsifal, die Walküre und der fliegende Holländer. Letztes Jahr kam noch der König Marke in Tristan und Isolde dazu. Gleichwohl, es bleiben 11 Vorstellungen in 4 Wochen und Ihre Rolle im Parsifal, der Gurnemanns. Das ist wahrlich eine große Partie. Und doch hat man bei Ihnen immer den Eindruck der völligen Nicht-Angestrengtheit. Wie machen Sie das? Ich freue mich ja, wenn dieser Eindruck entsteht. So ganz realistisch ist er nicht. Im vergangenen Jahr war es schon anstrengend. Also wenn man von, ich glaube, 31 oder 32 Vorstellungen, die stattgefunden haben, 17 singt, dann ist das ein bisschen viel des Guten. Und das war auch gar nicht von mir ursprünglich so beabsichtigt, sondern das hat sich mehr ergeben. Es kam dadurch, dass der Tristan überhaupt über den Durst gespielt wurde. Der ist ja eingefügt worden sozusagen in den Spielplan als potenzielle Ersatzproduktion für den Fall, dass uns Corona nochmal einen Streich spielt und wir irgendwas mit Chorbeteiligung nicht spielen können. Dadurch sind diese zwei Vorstellungen Tristan eben quasi nachgerückt. Das hat sich alles ein bisschen sehr massiert und ich empfinde dieses Jahr mit 11 Vorstellungen als recht entspannt. Und Sie genießen die Festspiele auch? Ja, absolut. Absolut. Es sind eben nur 11 Vorstellungen dieses Jahr, weil der Holländer nur 3-mal gespielt wird und der Ring nur 2 Umdrehungen macht. Und dadurch kommt eben nur 2-mal Runding, 3-mal Lahrland und die volle Ladung Gurnemanns, 6 Vorstellungen. Ja, wunderbare Mengenbezeichnungen. Der Gralsritter Gurnemanns, das ist die Zentralfigur im Parsifal, Wagners letztem Werk, ein Bühnenweihfestspiel, so hat er es genannt, in dem Erlösung eine große Rolle spielt, bis hin zu Abendmahl und Karfreitagszauber. In der Partie des Gurnemanns gibt es sehr viele Erzählungen und nicht zuletzt deshalb wurden Sie für Ihre Interpretation dieser Rolle in den höchsten Tönen gelobt, denn man versteht bei Ihnen jedes Wort. Und das ist gerade bei diesen Erzählungen, die von Wagner ja dramaturgisch an wichtiger Stelle kommen, weil da wird immer nochmal die Handlung, was bisher geschah, so sozusagen zusammengefasst, damit auch jeder Zuschauer begreift, worum es geht in dem Stück. Diese unglaubliche Artikulation, bei der man wirklich jedes Wort versteht beim Singen, wie machen Sie das? Naja, zunächst mal bin ich natürlich Muttersprachler. Also das ist relativ naheliegend. Und ich sehe manchmal eigentlich das Problem gar nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so aus Sängerperspektive drauf schaue, man ist manchmal geneigt, die Artikulation als Gegner der Stimme zu betrachten. Weil jedes Mal, wenn man einen Konsonanten ausspricht, macht man natürlich für einen Moment lang den Mund zu an irgendeiner Stelle und unterbricht den Stimmfluss. Mhm. Und viele Sänger empfinden das als lästig. Und ich muss sagen, das habe ich eigentlich noch nie getan. Sondern ich sehe eigentlich immer den Konsonanten als eine Gelegenheit. Der Konsonant endet ja irgendwann und öffnet wieder die Stimme. Und ich habe jedes Mal, wenn das geschieht, die Gelegenheit, meinen Stimmsitz zu kontrollieren und den Stimmfluss wieder aufzufrischen und wieder in Gang zu bringen. Und wenn man sich darauf fokussiert, was es einem nützt, dann wird das, was es einem vielleicht schadet, dass es ein bisschen Klang wegnimmt, das stimmt schon, das wird dann marginal. Also mir hat es eigentlich mehr geholfen als geschadet, dass ich an der Artikulation viel gearbeitet habe. Und das ist letzten Endes ein muskulärer Vorgang der Artikulationsorgane. Und das kann man üben wie alles andere auch. Und dann wird die Sprache plastisch auf der Bühne. Genau, und dann macht es auch Spaß zu sprechen auf der Bühne. Ja. Sie haben die Parsifal-Inszenierung von Jay Scheib erwähnt. Letztes Jahr war Premiere. Da wurden auch 3D-Brillen verteilt. Ein Parsifal in Augmented Reality sollte es werden und wurde es auch, wenn auch längst nicht genug Brillen fürs gesamte Publikum da waren. Wie stehen Sie zu solchen technischen Weiterentwicklungen? Das Digitale, auch Videotechnik, scheint aus den Inszenierungen gar nicht mehr wegzudenken zu sein. Gehen Sie da mit? Naja, Videotechnik ist das eine. Sie schafft einfach eine weitere Bildebene. Die Augmented Reality erhebt ja den Anspruch, etwas Wesentliches der Darstellung des Stücks auf der Bühne hinzuzufügen. Und ich habe nicht alles gesehen. Wir hatten also nur Gelegenheit, letztes Jahr in einer Hauptprobe mal das auszuprobieren. Und das heißt für den Gurnemanns, er kann sich nur den zweiten Akt ansehen. Und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, das waren vor allen Dingen illustrative Elemente. Da wurde also im Prinzip in irgendeiner anderen Weise nochmal bildlich dargestellt, was ohnehin auf der Bühne geschehen ist. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage nach dem Verhältnis von Nutzen und Aufwand. Ich kann das so jetzt noch nicht sehr sinnvoll finden. Vor allen Dingen stört mich daran, wenn es so gehandhabt wird wie jetzt im Moment oder so wie im vergangenen Jahr, muss ich sagen, was dieses Jahr passiert, weiß ich noch gar nicht. Dann habe ich das Gefühl, dass das so ein latent theaterfeindlicher Vorgang ist. Theater lebt ja davon, dass der Zuschauer beim Zusehen mit der Fantasie ergänzt, was auf der Bühne nicht 100% bildlich dargestellt wird. Und diese aktive Beteiligung des Zuschauers, die möchte ich eigentlich dem Theater nicht nehmen. Ich wünsche mir, dass wir das pflegen und dass wir darauf unser Augenmerk legen mit dem, was wir auf der Bühne tun. Ich möchte eigentlich dem Zuschauer im Theater nicht alles präsentieren, wie das in irgendwelchen Netflix-Serien oder im Fernsehen geschieht, sondern ich wünsche mir ein aktiv beteiligtes Publikum. Wurde das auf den Proben so diskutiert? Eigentlich nicht, sondern das ist mehr oder weniger separat abgelaufen. Wir haben unsere Inszenierung auf der Bühne vorbereitet und haben uns dann quasi wenig darum gekümmert, was technisch dem Brillenträger quasi dazu zusätzlich noch angeboten wird. Von wenigen Momenten, wo man halt darauf achten musste, dass die Kamera auf der Bühne etwas einfängt, was dann auf der Brille irgendwie eingeflochten wird. Abgesehen war das eigentlich ein ganz separater Vorgang. Die Experimente des Regietheaters haben ja oft genug Wellen der Empörung ausgelöst. Zuletzt beim neuen Bayreuther Ring des Nibelungen, inszeniert von Valentin Schwarz, der alle Mythologie gestrichen hat. Wotan ohne Speer, Siegfried ohne Schwert, kein Rheingold, kein Ring. Wie geht's Ihnen damit? In der Walküre sind Sie ja als Hunding unmittelbar dabei. Ja, das ist richtig. Allerdings bin ich eigentlich fast am wenigsten an dem, was kontrovers diskutiert wurde, beteiligt. Mein Haus hütet Wölfin dich heut. Für die Nacht nahm ich dich auf. Mit starker Waffe doch will drum Christe mir drin und harre mein zur Ruhe. Also wenn ich den Ring mal so überschlägig an mir vorbeiziehen lasse, dann ist der erste Akt Walküre vielleicht das am normalsten geraten. Das Einzige, was da für mich merkwürdig und vielleicht auch fragwürdig erscheint, das ist Sieglindes Schwangerschaft. Ja. Dass die also schon schwanger ist, wenn das Stück losgeht. Und wie wir später dann erfahren, Gottvater war's. Genau, Wotan war's. Das lässt mich dann einfach fragen, worin eigentlich der Sinn der Handlung noch besteht. Denn eigentlich geht's ja darum, dass Wotan gerade einen Helden braucht, der mit ihm persönlich nichts zu tun hat. Deshalb schiebt er mindestens eine Generation dazwischen. Damit und arrangiert das alles so schick mit dem Geschwisterpaar, genau, die auch von nichts was wissen richtig, sollen, damit, damit er wirklich freier Held werden kann. Genau, damit er jemand hat, der genügend Muckis hat, um den Ring zurückzugewinnen und ihm dann auszuhändigen, ohne zu wissen, dass er dazu manipuliert worden ist. Wenn diese freie Entscheidung des Menschen, den Ring zurückzubringen, nicht mehr da ist, weil Wotan im Prinzip selber direkt daran beteiligt war, dann kommt er aus dem Betrug ja nicht heraus, den er eigentlich umgehen wollte. Wurde das auf der Probe diskutiert? Nein, wir haben eigentlich, also ich habe zumindest überhaupt nicht groß diskutiert. Ich merkte da. Ich meine doch jetzt gar nicht so unbedingt Sie persönlich, sondern allgemein. Ich meine, wenn Sie sagen, eigentlich hat das Stück danach keinen Sinn mehr, das ist ja schon ein eklatanter Vorwurf in Anführungsstrichen, wo man vielleicht auch die Dramaturgie bitten könnte. Da muss ein vernünftiger Produktionsdramaturg doch auch schon mal die Hand heben und sagen, Moment, Freunde, so ist es irgendwie, lass uns zumindest noch mal drüber reden. Das genau ist eigentlich das größte Manko, was ich empfinde an der Arbeit in dieser Produktion. Regiemäßig finde ich die gar nicht schlecht. Also Valentin Schwarz ist jemand, der wirklich hervorragend Situationen herstellen kann auf der Bühne. Mhm. Der auch Personenregie führen kann, der einen dahin bringt, dass man genau das auf die Bühne bringt, was er sehen möchte. Und das ist eine sehr qualitätvolle Arbeit gewesen. Die Fragen, die ich habe an die Produktion, sind wirklich dramaturgischer Natur. Ich finde, es sind im Vorfeld Entscheidungen getroffen worden, die sich im Endeffekt ungünstig auswirken. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass die Handlung vollkommen sinnlos wird. Es wird von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich forsche noch nach dem Grund des Ganzen, der den Sinn aus dem Stück heraus begründet. Sie haben dieses Jahr dazu wieder Gelegenheit, im nächsten Jahr vermutlich wiederum. Sie sind ja schon Regietheater erfahren in Bayreuth. Anfang 2010 auch eine legendäre Inszenierung der Lohengrin von Hans Neuenfeld inszeniert. Eine Rattengesellschaft, die durch den Schwanenritter Lohengrin befreit werden soll. Seither sind Sie regelmäßiger Gast hier. Hat sich die Atmosphäre der Festspiele verändert in diesen immerhin 14 Jahren? Ja, ich würde schon sagen, dass es da Veränderungen gab. Es gibt einen relativ neuen Wind, so habe ich es empfunden, seit Katharina Wagner quasi die künstlerische Leitung in der Hand hat. Es ist vieles liberaler geworden, es ist vieles entstaubt worden, was ich als sehr angenehm empfinde. Ansonsten stimmungsmäßig hat sich natürlich, war das entscheidende Ereignis die Pandemie. Ja. Vorher schon gab es gewisse Änderungen dadurch, dass es Terrordrohungen gab. Und seitdem wird hier ein bisschen mehr auf die öffentliche Sicherheit geachtet. Seitdem gibt es Zäune ums Gebäude herum. Das hat am Anfang die Stimmung schon sehr beeinträchtigt, weil man plötzlich nicht mehr das Gefühl hatte, wir sind hier im Feriencamp, sondern... Was es irgendwie ja auch immer war und ist und auch sein muss. Das muss auch so sein. Ja. Die beteiligten Personen hier kommen ja zum größten Teil her und opfern ihren Sommerurlaub. Natürlich. Das muss man so sehen. Das Orchester und der Chor und auch viele andere, die bringen einen unglaublichen Schub an Idealismus mit ins Haus. Und die müssen sich wohlfühlen. Katharina Wagner, die Festspielleiterin, hat ja 2008 eine, sagen wir ruhig, Demokratisierung der Festspiele vorangetrieben. Also mit Public Viewing zunächst, Premierenübertragung nicht nur im Radio wie bisher, sondern auch im Fernsehen, im Kino weltweit, Live-Konzerte, Open Air bei freiem Eintritt vor der Eröffnung. Ist das ein guter Weg zum Beispiel, um auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen? Denn es geht ja auch Exklusivität verloren dabei, das darf man nicht übersehen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es kann Werbung sein für die Bayreuther Festspiele, weil halt Inhalte von ihr nach außen getragen werden. Wir verlieren ja gerade sozusagen das Bildungsbürgertum, das es lange Zeit gegeben hat in Deutschland. Das geht uns verloren. Junge Leute kommen heute mit klassischer Musik und mit dem Werk Kanon, der auch hier bearbeitet wird, sozusagen gar nicht mehr in Kontakt, wenn nicht die Institutionen, die das Ganze tragen, offensiv auf die Bevölkerung zugehen. Die Schule leistet das nicht mehr. Und wir werden irgendwann dahin kommen, dass Hochkultur wieder ein Privileg ist für wenige Leute, die das aus dem eigenen Budget heraus stemmen können. Und deshalb finde ich es richtig, dass es quasi der Bevölkerung entgegengetragen wird, damit sie wenigstens die Chance hat, mal zu sehen, was hier eigentlich passiert. Und zwar auch mit Subventionen passiert. Mit ihrem Geld, also aus politischen Gründen finde ich das durchaus richtig. Es birgt nur eine Gefahr, und zwar, dass man glaubt, dass man das, was man auf der Leinwand erlebt, dass das ein realistisches Abbild von dem ist, was man hier im Haus erleben kann. Das Theatererlebnis ist ein unmittelbares und es lebt halt davon, dabei zu sein. Zumal in diesem Saal, mit dieser Akustik mit dem Haus und der Geschichte des Hauses. Also mit allen möglichen Methoden der Klangwiedergabe durch Lautsprecher. Es kann niemand mir erzählen, dass es auch nur ein zufriedenstellendes Abbild von dem ist, was man tatsächlich im Festspielhaus hört. Es kann möglicherweise lauter sein, es kann plakativer sein aus dem Lautsprecher, aber die Klanggestalt einer Stimme oder eines Orchesters im Saal, die habe ich noch von keinem Lautsprecher auch nur annähernd adäquat wiedergegeben gehört. Wie stellen Sie sich die Festspiele der Zukunft vor? Geht es jetzt einfach Jahr für Jahr immer so weiter? Wenn Sie sagen, das Bildungsbürgertum ist vom Aussterben bedroht, ich glaube, Sie haben leider vollkommen recht. Das ist schwierig. Es ist bestimmt schwierig, aber deshalb ist das ja eine Aufgabe für die öffentliche Hand und für Kulturpolitik und für alle möglichen Leute, die auf kompetente Art und Weise sich mit diesem Problem beschäftigen. Die Probleme sind ja dazu da, gelöst zu werden und nicht dadurch sie abzuschaffen, dass man sagt, nö, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dafür ist dieser Gegenstand, dafür sind Opern überhaupt viel zu vital und zu wichtig für den Menschen und die Art und Weise, sich ans Leben heranzuwagen, indem man eben nicht nur zählt, Geld zählt, sondern eben auch nach anderen Werten fragt, die ist einfach unverzichtbar für Menschen. Und deshalb bin ich sicher, dass wir das pflegen müssen und pflegen werden. Die Oper an sich sehe ich nicht vom Aussterben bedroht. Es wird nur schwierig für breite Bevölkerungsschichten in Zukunft daran teilzuhaben, wenn wir immer mit dem Rechenschieber kommen. Wenn Sie nach den Festspielen fragen, ich glaube, dass wir eins nicht aufgeben dürfen, erst recht nicht hier in Bayreuth, dass man nämlich fragt nach den Inhalten, die im Stück stecken. Wir müssen ins Zentrum unseres Interesses rücken, was in Bezug auf die zu erlebende Gegenwart die Stücke uns zu sagen haben. Wir können nicht dulden, wie man das an vielen Stellen erlebt, wenn man so in Opernangelegenheiten reist, dass Regie, die ja sehr angefochten wird von allen möglichen Seiten, irgendwelche Inhalte an Stücke heranträgt und sie die Stücke benutzt, um vollkommen andere Dinge diskutieren zu wollen damit. Weil wir damit das Publikum verlieren. Das Publikum ist ja nicht dumm. Und idealerweise weiß es so in etwa, was auf es zukommt, wenn es in ein Opernhaus geht. Und wenn wir dem dann etwas vorsetzen, was einfach nicht auf den ursprünglichen Inhalt zu beziehen ist, beim besten Willen nicht. Wenn man ein 100-seitiges Programmheft durchgelesen haben muss, um zu verstehen, was Regie uns sagen will, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Leute nicht wiederkommen. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich Festspiele, die nicht den Anspruch aufgeben, die Stücke zu vermitteln. Das wird im Zentrum unserer zukünftigen Arbeit stehen müssen, glaube ich. Schöner gestaltend, höhen- und tiefensicher und mit stilsicheren Affekten kann man die Isolde nicht auf die Bühne bringen. Das schrieb Musik heute nach der Premiere von Wagners Tristan und Isolde über Camilla Nilund. Camilla Nilund in der diesjährigen Bayreuther Neuinszenierung von Wagners Tristan und Isolde durch den Isländer Torleifur Örn Arnarson. Am Pult des Bayreuther Festspielorchesters Semjon Bischkow. Tristan und Isolde, das ist die Geschichte einer unmöglichen Liebe. Tristan hatte einst auf dem Schlachtfeld Isoldes Verlobten getötet und wurde dabei selber verletzt. Isolde, die irische Königstochter, sie ist für ihre Heilkunst berühmt. Also sucht Tristan sie auf, wird von ihr geheilt, aber Isolde erkennt in ihm den Mörder ihres Verlobten, will sich rächen, will Tristan töten und kann es doch nicht beim Blick in seine Augen. Camilla Nilund, die finnische Sopranistin, die eigentlich eine lyrische Stimme hat, sich dem hochdramatischen Fach nur sehr langsam genähert hat und auch durch diese sehr behutsame Karriereplanung zum Weltstar wurde. Es ist so, dass ich natürlich in meinen Anfängen, wo ich studiert habe, hat meine Lehrerin damals schon gesagt, ja, du musst das singen und das singen. Sie wollte, dass ich Elsa, dass ich Aida, dass ich Manon Lescaut, und das war viel zu früh. Ich habe das auch gemerkt am Anfang meiner Karriere, wo ich dann in Hannover engagiert war, wo ich dann die Eva in Meistersinger dann singen sollte, dass mir das auch manchmal schwer fiel. Ja, aber ich habe Glück gehabt, dass ich nicht meine Stimme geschadet habe. Und ich habe dann, wenn ich jetzt daran denke, wirklich alles gesungen. Also ich habe zum Beispiel im Ring wirklich jede Rolle mal durchgearbeitet. Wirklich? Ja, ich habe die erste Rheintochter gesungen, die Woglinde in Rheingold und auch in Götterdämmerung. Ich habe die Freier gesungen, die Gutrune, ich habe eine Walküre gesungen, auch eine Norn sogar, eine dritte Norn. Oh ja, und dann kam Sieglinde, dann 2013 war meine erste Sieglinde. Ja, und jetzt bin ich bei der Brünnhilde gelandet und vorher dann die Isolde. Isolde ist ja die allerlängste Partie. Ja. Ich habe immer früher gemerkt, also meine Durchschlagskraft gewinnt an Stärke. Und ich habe dann 2003 eine Lehrerin gefunden, die Frau Boas, Irmgard Boas in Dresden. Mit ihr habe ich dann alle große Partien, also Elisabeth Tannhäuser, dann kam Fidelio, dann kam Salome. Und Salome singe ich jetzt seit 20 Jahren. Ja, es ist einfach toll, dass meine Stimme das mitmacht. Und zwar mühelos, hat man den Eindruck, und es ist auch so. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich mich auf meine Stimme verlassen kann. Ja. Und ich habe auch gemerkt, jetzt nach der Brünnhilde, jetzt habe ich ja den Ring zweimal komplett gemacht und ich konnte dazwischen auch noch Lieder singen. Ich habe dann noch Tosca gesungen. Klar braucht man Ruhe dazwischen. Ich habe ein bisschen viel gemacht in den letzten Monaten, aber jetzt war ein bisschen Pause jetzt. Später kehrt Tristan abermals zu Isolde zurück, diesmal als Brautwerber für Kornwalls König Marke. Kornwall heißt es in der eingedeutschten Fassung bei Richard Wagner. Um Frieden zu stiften zwischen Irland und Kornwall, soll diese Ehe geschlossen werden. Auf seinem Schiff holt Tristan Isolde ab. Hier setzt die Opernhandlung ein. Isolde ist empört darüber, dass Tristan, dem sie doch das Leben aus Liebe zurückgegeben hat, es nun wagt, als Brautwerber für einen anderen aufzutreten. Mit einem Todestrank will sie mit ihm gemeinsam aus dem Leben gehen, aber ihre vertraute Brangäne vertauscht den Todestrank mit einem Liebestrank, und die Folge ist ein Liebesrausch, wie es ihn in keiner anderen Oper gibt. Andreas Schager und Camilla Nielund sind Tristan und Isolde. Gefragt nach den musikalischen Klippen ihrer Partie, gibt Camilla Nielund eine auf den ersten Eindruck hin verblüffende Antwort. Das Allerschwierigste, finde ich, ist die große Pause. Nach den zwei Akten hat man eine große Pause und muss dann... Also der ganze dritte Akt, bis Isolde wiederkommt. Genau, also die Stimme fährt dann wahrscheinlich so in Schlafmodus, oder weil es so eine lange Pause ist. Und also da wieder richtig wach zu werden, ist natürlich eine große Herausforderung, weil man muss auch dann den Liebestod singen. Und diese Klage ist nicht so einfach. Viele haben mich davor gewarnt, vor dem ersten Akt, weil das sehr dramatisch ist und so. Aber mit der Höhe habe ich ja keine Mühe. Also es macht mir einfach Spaß, diese hohen Töne da zu singen. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht vorausgabt, weil man natürlich lange singen muss. Aber gut, das habe ich jetzt die letzten Jahre wirklich gelernt. Es ist ja so, wie wenn man so ein Haus baut zum Beispiel. Man fängt an und dann hat man den Grund und dann baut man drauf und dann irgendwann ist es fertig. Und so ist es beim Singen auch. Also man braucht einen Grund, worauf man stehen kann. Und ich denke, die ganzen Partien, die ich jetzt gesungen habe, haben mich auch dahin geführt zu dieser Partie. Es ist ja Wagners intimste Oper, zugleich auch, glaube ich, seine radikalste. Welchen Zauber übt das aus auf eine Isolde selbst? Also ich liebe dieses Stück, weil es einfach so menschlich ist. Also diese Gefühle, die Isolde hat, die hat sicher ich oft gehabt, die hat sicher auch andere Menschen. Also man kann sich erkennen in diesen Personen auf der Bühne. Und das Unmögliche, man ist in jemanden verliebt, aber es ist einfach, es geht nicht. Es ist unmöglich. Aber man denkt dann auch, was geht in diesem Menschen, in dem Tristan vor? Wie kann man so, sich sowas ausdenken? Er hat sicher auch gemerkt, ja, das ist eine tolle Frau, aber hat wahrscheinlich auch gedacht, nein, also meine Gefühle darf ich nicht irgendwie zeigen. Ja, es ist eine sehr komplexe Oper, wo man wirklich bei jeder Probe, ja, jedes Mal, wenn ich das auch durchsinge und daran arbeite, findet man neue Schätze drin. Andreas Schager ist hier Ihr Bühnenpartner als Tristan. Treffen Sie sich manchmal hier in Bayreuth? Das ist ein kleines Städtchen. Ich habe mir so gedacht, und sitzen und ja, reden über die, auch über die Interpretation eines solchen Stückes. Also irgendwie versuchen, das ist ja irgendwie auch ein Mysterium. Ja, wir haben alle schon sehr viele Tristane und Isolden gehört. Also er hat ja sehr viele Inszenierungen gemacht. Ich glaube, der hat schon 11 Inszenierungen. Also da hat er ja einen gewaltigen Vorsprung. ja, ich kenne ja Andreas seit einigen Jahren und wir verstehen uns auch sehr, sehr gut. Also bei den Proben diskutieren wir natürlich viel, aber ich glaube auch, dass nach den Proben ist man einfach auch froh, dass man ein bisschen Pause hat. Es ist ja auch anstrengend, in Bayreuth zu proben, weil jetzt zum Beispiel, wenn es so heiß ist wie heute, wir proben ja in so einer Halle, da gibt es keine Klimaanlage, das ist immer dunkel, haben dann künstliches Licht, man ist dann einfach froh, wenn man dann in die frische Luft, die dann manchmal nicht so kühl und kalt ist. Klar trifft man sich auch privat, aber dann redet man vielleicht nicht so viel über die Inszenierung. Vielleicht ein paar Sachen, dass man sagt, du Andreas, denk daran oder könnte man das vielleicht so machen. Torleif Ørn Arnarson inszeniert, wie interpretiert er das Stück? Für ihn ist das natürlich auch diese zwischenmenschliche Beziehungen, was für ihn auch irrsinnig interessant ist. Also der erzählt auch das Stück. Also wir haben jetzt nicht das Stück in irgendeine, was weiß ich, modernisiert, sondern es ist wirklich nach Wagner. Also die Bühnenbilder helfen auch. Er hat dieses Kammerspiel schon sehr entwickelt, muss ich sagen. Aber er würde auch, glaube ich, jetzt noch weiter proben wollen, so wie ein Theaterregisseur. Also für denen hört die Arbeit nicht mehr auf. Das Regietheater hat ja sehr viel Kritik einstecken müssen in den letzten Jahren. Wie gehen Sie mit sowas um? Sind Sie da spielerisch? Oder sagen Sie manchmal auch, also bis hierher und nicht weiter? Also ich sage ja immer, das muss irgendwie musikalisch stimmen. Es muss mit der Musik zusammen sein. Wenn es gegen die Musik ist, dann macht das für mich keinen Sinn. Klar habe ich auch schon Produktionen gemacht, wo ich dachte, wieso muss ich das jetzt machen? Was meint jetzt der Regisseur? Ich meine, viele Regisseure haben ein Konzept und die wollen das so auf der Bühne bringen. Aber es gibt natürlich auch andere Regisseure, die fangen die Arbeit an und dann schauen die, was die jetzt für Protagonisten haben. Also wie macht sie das, wie macht er das, was passt und so. Und viele sind gut vorbereitet, viele gehen einfach los und schauen, was passiert. Beides kann gut sein. Natürlich ist es wichtig für mich, dass das Stück wirklich stattfindet auf der Bühne. Also wenn man das total verfremdet, ist das für mich als Sängerin auch nicht schön, weil das Publikum muss ja auch irgendwie das verstehen, was wir auf der Bühne machen. Letzte Frage, Sie haben die Isolde in Zürich gesungen, wie gesagt, danach in Dresden, das sind beides eher kleinere oder sagen wir intime Häuser, sind ja auch große Opernhäuser, aber ein bisschen intime. Jetzt dieses große Festspielhaus, was ist anders an diesem Festspielhaus, auch mal abgesehen von der Größe, aber auch von der ganzen Aura, die dieses Haus hat? Naja, das Gute ist ja mit diesem Festspielhaus, dass die Akustik wirklich fabelhaft ist. Also man kann hier auch sehr, sehr leise singen. Man muss nicht brüllen, nur weil es größer ist jetzt als andere Häuser, sondern man kann hier auch wirklich was Intimes kreieren. Also das Schwierige ist natürlich also diese Zusammenarbeit mit Orchester, Dirigent und Bühne. Also dass man das hinbekommt. Das ist die große Schwierigkeit. Und natürlich denkt man auch oft daran, wenn man auf der Bühne steht oder wenn man durch das Haus läuft und man denkt, dass das wirklich so eine lange Zeit hier schon, dass seine Musik hier gespielt worden ist und alle großen Vorgänger, Vorgängerinnen, alle großartigen Regisseure, Dirigenten. Also es ist natürlich für uns Sänger, die prädestiniert sind für das Wagner-Fach und die viel Wagner machen, ist es natürlich schon fantastisch, hier zu sein. Die Bayreuther Festspiele gehen noch bis zum 27. August. Insofern verbietet sich eine Bilanz, aber die Premiere von Tristan und Isolde sowie alle Wiederaufnahmen sind ja schon über die Bühne gegangen Und so kann man die Frage nach dem künstlerischen Ertrag dieses Bayreuther Festspielsommers schon stellen. Zum Beispiel der Musikkritikerin Maria Ossowski, die seit 2011 jeden Sommer in Bayreuth war und sich überhaupt im Bayreuther Festspiel Getümmel und Gewusel sehr gut auskennt. Da möchte ich ein bisschen aufteilen. Zunächst einmal musikalisch hervorragend. Sie erwähnen die Premiere, die Eröffnung, eben Tristan und Isolde. Also das Orchester habe ich seit Jahren nicht so transparent, so innig und so wirklich ergreifend gehört. Langsam zunächst, aber voller Farben später und Dynamiken. Ich liebe ja diesen dunklen Beginn des dritten Aufzugs, dieses fortspinnende Gewebe, das nicht von der Stelle kommt. Und wenn sich dann die Melodie so von der Harmonie emanzipiert, Mensch, das war einzigartig. Gute Sänger kann sich jedes Opernhaus, das solvent ist, weltweit leisten. Aber dieses Orchester gibt es kein zweites Mal. Das hat man übrigens auch gemerkt, kommen wir zur nächsten Produktion, ja, unter der französischen Dirigentin Nathalie Stutzmann, die den Tannhäuser faszinierend geleitet hat und ebenso Parsival und Ring musikalisch Orchester top. Sänger mit ganz wenigen Abstrichen ebenfalls herauszuheben, dann natürlich Klaus-Florian Vogt, wieder Migniewicz Schute als Sieglinde, Christa Meyer als Brangäne, weil sie so einen wunderbar warmen Ton hatte. Gut, die Inszenierungen reizen immer zum Widerspruch, damit wären wir beim zweiten Teil. Tristan und Isolde fand ich, ehrlich gesagt, Herr König, eine Zumutung. Das war düsterer Krempel, altes Gerümpel, keine Personenregie. Nee, also ich fand das unerträglich. Nee. Parsival in 3D mit der Brille, finde ich, ist eine starke Idee, aber leider nicht doll umgesetzt. Na, und dann kommen wir zum Ring, ist ja immer das Zentrum eines Festspielsommers. Und da erwartet uns in der Walküre die hochschwangere Sieglinde, die von Wotan Kind erwartet und dann ihren Zwillingsbruder trifft. Und da hört es bei mir völlig auf. Das will ich einfach nicht. Ausnahme ist die beliebteste Produktion. Das ist der Tannhäuser von Tobias Kratzer, dieses Rotmovie. Also alles ist so von sehr stark bis durchwachsen. Die Urenkelin des Komponisten Katharina Wagner, Tochter des langjährigen Prinzipals der Festspiele Wolfgang Wagner. Katharina Wagner also leitet die Festspiele seit 2008, war zunächst gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquet verantwortlich. Seit 2015 führt sie das Haus alleine. Was hat sie, Maria Ossowski, aus den Festspielen gemacht und wie beurteilen Sie das? Ja, also sie hat für meine Begriffe ziemlich viel erreicht. Einmal hat sie diese Diskursformate eingeführt, dann fördert sie natürlich junge Talente, Regisseure, manchmal mit Erfolg, manchmal ohne. Was mich für sie eingenommen hat, obwohl ich am Anfang, als sie gewählt wurde, erst so ein bisschen sehr skeptisch war, was mich für sie eingenommen hat, war, wie sie Corona echt bravourös gemanagt hat. Mit dem Tristan vom Roland Schwab ist ja eine Oper oder ein Werk mit sehr wenig Personal. Das hat die ganz kurzfristig gestemmt. Dann musste sie ständig auswechseln, auch im Orchester. Das hat sie wirklich toll gemacht. Und wir wollen nicht vergessen, Herr König, zwei Inszenierungen unter ihrer Leitung sind Legenden geworden. Ich habe weder die Meistersinger noch Tannhäuser je besser oder eindrücklicher gehört und gesehen. Koskis Meistersinger in der Villa Wahnfried und im Nürnberger Gerichtssaal sind bis heute unerreicht und immer noch Gesprächsthema oben auf dem Hügel. Dann Tannhäuser als Roadmovie. Was ich kritisiere, der Ring ist die super teuerste Produktion sowieso, immer als Herzstück. Also sie kriegen nie irgendwo im Opernhaus, es sei denn, sie schnurren die Orchester und Chöre zusammen, aber sie kriegen eigentlich nie was unter einer Million. Das ist wahnsinnig teuer. Und dieser Ring hat für meine Begriffe nicht funktioniert. Er ist dieses Jahr ausverkauft, letztes Jahr war es nicht. Und ich finde, da hätte Katharina Wagner, die selber Regisseurin ist, eingreifen müssen. Das muss man aber vorher vertraglich klären, dass sie das darf. Und ich weiß nicht genau, wie die Verträge aussehen, aber ich finde, da hätte sie eingreifen müssen. Eigentümerin des Bayreuther Festspielhauses und dieser Nebengebäude ist seit 1973 die Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, die wiederum diese Liegenschaften vermietet an die Bayreuther Festspiele GmbH. Deren Gesellschafter sind der Bund, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, der Freistaat Bayern, die Stadt Bayreuth und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V. Alle zusammen haben Katharina Wagners Vertrag als Festspielchefin im Frühjahr bis 2030 verlängert. Aber sie wird nun nicht mehr einen der beiden Geschäftsführerposten bekleiden, sondern nur mehr für die künstlerische Leitung zuständig sein. Stattdessen soll ein Generalmanager die Verwaltung wie auch die Organisation der Festspiele übernehmen. Wer das sein wird, weiß man nicht. Die Stelle soll ausgeschrieben werden. Und auch weiß man nicht, was aus dem bisherigen, dem zweiten Geschäftsführer Dr. Ulrich Jagels werden soll. Was sagen Sie zu dieser Neuausrichtung der Festspiele? Einerseits ist der Druck auf Katharina Wagner immens. Dieses Festival zu stemmen, 4 Wochen, jeden Abend eine andere Produktion, Sänger, die ausfallen, Orchesterumbesetzung. Corona übrigens hat gewütet dieses Jahr. Das halbe Orchester war Corona-krank. Das ist unglaublich viel. Und ich verstehe schon die Idee des BKM, da zu sagen, ja, da braucht sich jemand an ihrer Seite. Aber sie muss sich mit diesem Generalmanager sehr, sehr gut verstehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Könnte die Entscheidung gegen Katharinas Willen so gefallen sein? Wahrscheinlich schon, denn wer auf dem Geld sitzt, hat die Macht. Und der Generalmanager wird sich sicherlich irgendwann mit ihr streiten, so wie sie sich ja auch mit angelegt hat mit den mit der Gesellschaft der Freunde, als sie die Brillen bestellt hat. Da haben die ja ihre Gelder zurückgezogen. Die Brillen für Parsifal, die Brillen für Parsifal, die 3D-Brillen. Und mit dem Chef der Gesellschaft der Freunde versteht sie sich auch nicht besonders gut. Also ich glaube, das ist eine schwierige Konstruktion. Ich hätte ja gerne letztes Thema auch mit Katharina Wagner selber über all das gerne gesprochen, aber sie ließ sich nicht bitten, lehnte einfach jedes Interview ab, nicht mal ihr Pressesprecher hatte Zeit, sodass bei mir der Eindruck entstand, dieser Bayreuther Festspiele wie eine Wagenburg kam sie mir vor. Mit den Künstlern zu sprechen war problemlos möglich, es waren auch wunderbare Gespräche. Die Festspielleitung aber, wie gesagt, zeigte sich nicht nur bedeckt, sondern unnahbar. Was glauben Sie, wie ist diese Geheimniskrämerei zu erklären, die ich auch von Kolleginnen und Kollegen ähnlich gehört habe? Ja, also erstmal vergessen Sie bitte nicht, dass Katharina Wagner todkrank war. Das dürfen Sie nicht vergessen. Sie hat viele Wochen im Krankenhaus gelegen. Ich war damals relativ nah dran übers BKM und weiß, wie schlecht es ihr ging. Sie muss sich also schützen. Ich weiß auch, dass sie Interviews lieber nach den Festspielen gibt. Denn ein Jahr Arbeit für 4 Wochen. Während dieses Jahres hat sie Knatsch mit der Politik, mit dem Freundeskreis. Dann kommt immer der tägliche Umbau, dann kommt Corona. Sie hat ihr Büro im Erdgeschoss, um so schnell wie möglich überall zu sein, wo es gerade brennt. Es hängt alles an ihr. Vielleicht müssen wir Katharinas, ja, Distanz so erklären. Die lange Nacht der Bayreuther Festspiele geht zu Ende und, um es noch einmal zu sagen, sie war nicht repräsentativ, sondern folgte ein wenig den Gegebenheiten der Endprobenwoche, in der die meisten Gespräche geführt wurden. Nicht alles, was ich mir wünschte, war umsetzbar. Probenpläne und Terminkalender waren zu berücksichtigen. Mit strengen Konzepten ist da nicht viel zu machen. Auch das gehört zur Festspielzeit. Ein bisschen durcheinander, jeden Abend ein anderes Stück. Dass aber alle Beteiligten trotz hoher Anspannungen im Probenbetrieb nicht nur mit großem Entgegenkommen, sondern durchweg mit, ja, Freude und Leidenschaft mitgemacht haben, das war wunderbar. Dafür bin ich dankbar, empfand es wie ein Geschenk. Und ich danke auch für Ihr Interesse. Zuletzt der Schluss der Götterdämmerung. Das Orchester der Bayreuther Festspiele ist dirigiert Simone Young. Sie hörten »Was interessiert uns an Richard Wagner?« Die lange Nacht der Bayreuther Festspiele. Eine Sendung von Jürgen König. Regie der Autor selbst. Technik Jan Fraune. Aufnahmeleitung Britt Henning. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.